2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast. Die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung mit Harro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Mein Name ist Harro. Ich darf heute nicht nur einen Gast oder zwei Gäste begrüßen. Wir haben uns drei Gäste eingeladen, um dem Thema gerecht zu werden, dem wir uns heute widmen, nämlich der Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Ich begrüße ganz herzlich Schorsch Füllbert. Ich begrüße außerdem Frank Deppe. Und ich begrüße Ulf Immelt. Hi, ihr drei. Hallo. Hallo. Grüß Gott, ja. So, bevor wir eintauchen, stelle ich noch in aller Kürze unsere kompetenten Gäste vor. Da hätten wir einmal Ulf Immelt. Er ist von Haus aus eigentlich promovierter Biologe. Und wie die meisten Biologen, die ich kenne, hat auch er die Berufssparte gewechselt. Jetzt ist er Gewerkschaftssekretär und regelmäßiger Autor in der UZ. Ulf ist heute so unser Kontakt in die Praxis, also in die gewerkschaftliche Praxis. Er ist in den Lohnkämpfen drin, im Arbeitsrecht, vor Ort bei den Streiks und hat auch viel mit den Transformationsprozessen in seiner Arbeit zu tun. Den nächsten Gast, das wäre Frank Deppe. Frank Deppe ist seit 2006 emeritierter Professor und hat bis dahin an der Philipps-Universität in Marburg gelehrt. In den 60er Jahren noch Soziologiestudent bei Heinz Maus und dann mehr und mehr in den Dunstkreis von Wolfgang Abendroth geraten. Zur Marburger Schule werden wir vielleicht irgendwann mal eine eigene Folge machen. Ich hoffe, da mit Lothar Peter über sein Buch Marx an die Uni. Und da können wir das mal weiter ausführen, die ganzen Biografien, die dahinter stehen. Den dritten Gast im Bunde, den brauche ich nicht so viel vorstellen. Der war nämlich schon bei uns zu Gast und hatte uns einiges über Wilhelm Liebknecht beigebracht. Schorsch Füllbert war ebenfalls Professor an der Marburger Uni. Und ja, ich freue mich, dass ihr drei Zeit gefunden habt. Ich bin da sehr dankbar für. Und ich würde sagen, kommen wir zur eigentlichen Sache. 1977 haben Schorsch Füllbert und Frank Deppe, außerdem noch Jürgen Harrer, der 1990 den Papirossa Verlag gegründet hat, mit noch ein paar weiteren Autorinnen und Autoren ein Buch veröffentlicht im Paul Rubenstein Verlag. Und dieses Buch wurde recht, sagen wir mal, kontrovers diskutiert. Genauer gesagt wurde vorgeworfen, dass das Buch eine kommunistische Unterwanderung der DGB-Gewerkschaften sei. Und die beiden Abendroth-Schüler, Frank Deppe und Schorsch Füllbert, haben beide eine unheimlich lange Publikationsliste. Aber das Buch Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung dürfte eins von denen sein, das das größte Echo entfacht hat. Mir jedenfalls hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich habe sehr viel beim Lesen dieses Buchs gelernt. Und als wir uns zusammengesetzt haben, um die Folge vorzubereiten, haben wir uns die Frage gestellt, warum eigentlich jetzt die Geschichte der Gewerkschaften aufarbeiten, warum gerade heute. Und uns sind zwei gute Punkte eingefallen. Das erste ist, wir hier und auch die Kommunistenkneipe möchten auf diese Weise dem DGB, dem Dachverband, zum 75. Bestehen gratulieren. Der hat nämlich 1949, dieser Dachverband in München im Oktober, wurde der gegründet. Und auf der anderen Seite möchten wir heute historisch untersuchen, ob die Gewerkschaften das Stärkste sind, was die Schwachen zur Verteidigung haben, oder waren die Führungen der Gewerkschaften Zeit ihres Bestehens die schwerste Hypothek, die die deutsche Arbeiterklasse zu tragen hatte? Schorsch, wie und wann begann denn eigentlich die Entwicklung der deutschen Gewerkschaftsbewegung? Ja, die Entwicklung der deutschen Gewerkschaftsbewegung beginnt mit der Entstehung ihrer Voraussetzung oder ihrer Hauptvoraussetzung. Und ihre Hauptvoraussetzung ist der Kapitalismus. Also ohne Gewerkschaft, ohne Kapitalismus keine Gewerkschaften. Insofern können die Gewerkschaften dem Kapitalismus sehr dankbar sein, dass es ihn gibt. Und sonst gäbe es ihn nicht. Da gibt es natürlich verschiedene Sichtweisen. Es gibt die liberale, die klassische. Die ist dann natürlich interessengeleitet aus der Sicht der Fabrikanten. Danach sind Gewerkschaften, Organisationen zwecks Kartellbildung der Arbeitskraft und insofern Freiheitsberaubung, weil sie nämlich den einzelnen Arbeiter, die einzelne Arbeiterin daran hindern, ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Die werden von den Gewerkschaften daran gehindert, das sollst du nicht tun, wir machen das gemeinsam, nur in der Koalition, Freiheitsberaubung. Dann haben wir zweitens, sagen wir, Leute, Historiker, die das nicht so polemisch sehen, sondern sagen, ja, was ist denn tatsächlich gelaufen? Da kommen Sie zu meinem Einleitungssatz. Gewerkschaften sind Produkte des Kapitalismus, wie die Arbeiterklasse auch ein Produkt des Kapitalismus ist und die Industriekapitalisten auch. Industriekapitalisten haben eine zentrale Losung, wie überhaupt alle Liberalen, Freiheit. Das lateinische Wort liber heißt ja Freiheit. Das heißt Freiheit der Person und Freiheit des Warenverkehrs, einschließlich der Freiheit zum Kauf und Verkauf der Ware Arbeitskraft. Und diese Freiheit zum Verkauf verschiedener Waren, der in den Fabriken erzeugten Waren oder der in den Arbeitern angelegten Arbeitskraft, unterliegt unterschiedlichen Bedingungen. Die Kapitalisten möchten, dass nun absolute Freiheit herrscht, auch auf dem Arbeitsmarkt, während die Arbeiter die Erfahrung machen und die Arbeiterinnen, dass sie dann immer den Kürzeren ziehen, wenn sie sich nicht organisieren oder in der damaligen Sprache, wenn sie nicht Koalitionen bilden. Und der Kampf um Koalitionsfreiheit ist auch ein Kampf um Freiheit. Das wäre, dass der Kampf um das Freiheitsrecht der Arbeiterinnen und Arbeiter, sich zusammenzuschließen, um ihre Arbeitskraft kollektiv zu verteidigen. Und so beginnt eigentlich der Kampf der Gewerkschaften. Nach einer wilden Phase, als sich hilflos die Arbeiter und Arbeiterinnen der industriellen Revolution ausgesetzt waren und eigentlich zunächst einmal sich anarchisch, archaisch wehrten, zur guten alten Zeit zurück wollten, Maschinen gestürmt haben, zerstört haben. Und als dieser Kampf dann hoffnungslos verloren war, begann der Kampf um die Koalitionsfreiheit, also die Freiheit, Gewerkschaften zu bilden, der dann nach großen Verlusten dann auch siegreich war. Zunächst im ersten Land des Kapitalismus in England in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, in Deutschland dann ab den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Das ist die Realentwicklung, also erstens die liberale Sicht, zweitens die historische Sicht. Ja, dann kommt noch ein promovierter Philosoph daher, der politische Ökonomie betrieben hat und gibt seinen Senf auch dazu. Und das ist nun Karl Marx mit seiner Schrift Lohn, Preis und Profit. Und der versucht, die beiden Dinge zusammenzufassen. Im letzten Absatz dieser Schrift Lohn, Preis und Profit, den ich dann vielleicht mal vorlesen darf. Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals. Sie verfehlen ihren Zweck zum Teil, sobald sie von ihrer Macht einen unsachgemäßen Gebrauch machen. Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich, sobald sie sich darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern, statt ihre organisierten Kräfte zu gebrauchen als ein Hebel zur schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse, das heißt zur endgültigen Abschaffung des Lohnsystems. Über diese paar Sätze kann man natürlich lange brüten und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Also müsste man mal klären, was bedeutet es, wenn da steht, sie verfehlen ihren Zweck zum Teil, sobald sie von ihrer Macht einen unsachgemäßen Gebrauch machen. Was ist damit gemeint? Vielleicht ist da gemeint, ein paar Absätze vorher, wenn sie nämlich die Wirksamkeit dieser tagtäglichen Kämpfe überschätzen. Das andere, dass sie ihren Zweck gänzlich verfehlen, meint er, das ist schon wieder seine Interpretation, wenn sie sich darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems zu führen und dann natürlich die große Fanfare, statt das zu tun, was Marx für zwingend notwendig ansieht, nämlich endgültige Abschaffung des Lohnsystems. So viel Marx 1865 in Lohnpreis und Profit, als er gerade am Abschluss des ersten Bandes des Kapitals sitzt. Da steckt natürlich die politische Ökonomie schon des Kapitals drin. Man kann dann Fragen stellen. Das hat der Marx so rausgekriegt in seinem Kapital. Die Frage ist natürlich, will die Arbeiterklasse das eigentlich auch? Also wissen die das eigentlich schon, dass sie das Lohnsystem abzuschaffen haben? Vielleicht lesen sie das Kapital gar nicht und vielleicht ist ihre tagtägliche Erfahrung noch eine andere. Dann hat Marx ja in Lohnpreis und Profit nachgewiesen, dass im Laufe der technologischen Entwicklung das Verhältnis von Löhnen zum Mehrwert immer sinkt, immer mehr sinkt. Das führt nicht zur absoluten Verelendung, denn gleichzeitig kann ja Wachstum des Kuchens stattfinden. Könnte man ja nun, wenn man sagt, ich habe nur ein Leben als Arbeiter, sagen, naja, wenn der Kuchen ständig wächst und mein Anteil an dem Kuchen immer mehr sinkt, naja, da muss ich kalkulieren. Kämpfe ich jetzt um Aufhebung des Lohnsystems? Das hat bestimmt mit großen Verlusten zu tun, für meine Familie und was weiß ich. Oder sage ich, naja, gut, solange der Kapitalismus wächst und damit auch das Mehrprodukt über das vorher Investierte hinaus, dann kann mir das recht sein, denn mein absoluter Anteil ist ja, reicht mir aus. Ist doch eigentlich eine Überlegung des gesunden Menschenverstands. Das wäre dann die Situation 50er, 60er Jahre der Bundesrepublik vielleicht. Also so viel, wenn man sich mit dem Marxischen Text auseinandersetzt. Aber Marx hat, ist ja nicht nur ein Philosoph und politischer Ökonom, sondern er sieht auch, was vor seinen Augen passiert. Vor seinen Augen, das ist England. Und da hat er natürlich seinen Freund Friedrich Engels, der vor ihm schon in England war und ein leidenschaftlicher Parteigänger der Chartistenbewegung war, der Chartisten. Die haben zwei Ziele, 10-Stunden-Tag und allgemeines Wahlrecht. 10-Stunden-Tag bei vollem Lohnausgleich bedeutet ja Erhöhung des Lohns. Ökonomische Forderung. Allgemeines Wahlrecht, dass diese Forderung, one man, one vote, erwächst aus der Erfahrung, dass der ökonomische Kampf allein nicht ausreicht. Man muss da offensichtlich Zugang haben zu den Hebeln des Staates, also über das allgemeine Wahlrecht. Und das spiegelt sich ja dann auch noch ganz am Ende des Kommunistischen Manifests von 1848. Da wird ja über die verschiedenen Arten und Weisen geredet, in denen eine Revolution stattfinden kann. Und da heißt es ja in England, wird es auf demokratische und friedliche Weise geschehen können, weil aufgrund der ökonomischen Entwicklung die Arbeiterklasse da schon die Mehrheit hat. Und da ist natürlich one man, one vote, bedeutet das, na ja gut, dann wählen wir einfach den Kapitalismus ab. Also das spielt da durchaus rein. Aber da haben wir schon die Frage nach dem Verhältnis des ökonomischen und des politischen Kampfes und ob da eine einzige Organisationsform Gewerkschaften ausreichen, insbesondere in Ländern, die noch weniger weit entwickelt sind. Von Deutschland über Frankreich, von Russland mal ganz zu schweigen. Zum Beispiel in Frankreich, da hat das allgemeine Wahlrecht nach 1848 dazu geführt, dass Louis Bonaparte an die Macht kam. Denn da war die größte Klasse im Land eben nicht die Arbeiterklasse, sondern die Zellenbauern. Und der Onkel von dem Napoleon III., Napoleon I., hat die Aufteilung des, vor allem des Kirchenlandes und des Adelslandes an die kleinen Bauern, an kleine Bauern ermöglicht. Und die waren natürlich dem Napoleon sehr dankbar. Und da sagen sie, na, bevor jetzt die Kommunisten kommen und uns das wieder wegnehmen, da wählen wir lieber mal eine Diktatur, nämlich die Diktatur von Napoleon dem III. Also, da muss man sich wohl anders organisieren als nur in Gewerkschaften. Insbesondere stellt sich dieses Problem, als der Kapitalismus selbst sich schon wieder verändert, aus dem Kapitalismus der freien Konkurrenz, wird ja dann allmählich das, was später mal der organisierte Kapitalismus genannt wird, Bildung von Kartellen, Monopolen und stärkere Verschmelzung von Staat und Ökonomie bis hin zu einem Konglomerat, das manche vernünftigen Leute staatsmonopolistischer Kapitalismus nennen. Wie ist denn dem beizukommen? In diesem staatsmonopolistischen Kapitalismus sind manchmal auch Arbeiterorganisationen in einer gewissen Weise integriert. Das passiert Stück für Stück. Bismarck, um den Einfluss der Sozialdemokratie abzufangen, hat ja bekanntlich Sozialgesetze, Krankenversicherung, Invalidenversicherung, Rentenversicherung durchgesetzt. Und das musste institutionalisiert werden, muss auch eingezahlt werden, sind ja Versicherungen, da kommt auch Arbeitergeld rein und irgendwie muss das auch verfasst sein. Und so beginnt eine Entwicklung, in dem über Jahrzehnte hinweg auch organisierte Interessenvertretung, sei es gewerkschaftlich oder nicht, in diesen Organen der Daseinsvorsorge innerhalb des Staates gebraucht wird. Und da ist natürlich auch wichtig, Einfluss auf die Gesetzgebung zu haben. Die Gewerkschaften sitzen nicht im Parlament, aber vielleicht Parteien, etwa die Sozialdemokratie. Oder wenn man ganz tief runtergeht auf die kommunale Ebene, wenn Arbeitslosigkeit herrscht, werden Arbeiter sich Arbeit suchen. Machen sie es, sie können das individuell tun. Es kommt oft nicht so viel bei raus. Die Kommunalverwaltungen werden nervös, wenn da so viele Arbeitslose da rumlaufen, die sie versorgen müssen. Also bildet man kommunale Arbeitsnachweise am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da werden dann auch schon Arbeitervertreter reingewählt. Also von unten bis zum Staat merkt man, sie wachsen in einer gewissen Weise subaltern natürlich. Herrschende Klasse werden sie dadurch nicht. In den Staat hinein, bilden auch entsprechende Apparate. Und diese Apparate haben die Tendenz, natürlich sich selbst auch zu erhalten, haben noch eigene Interessen, vielleicht, wahrscheinlich sogar, im Interesse der von ihnen Vertretenen. Ist halt doch ganz gut, wenn es einen kommunalen Arbeitsnachweis gibt mit Gewerkschaftsvertretern und wenn die Sozialkassen von Arbeitern mitverwaltet werden. Da kommt dann wieder Marx da plötzlich, 1865, da mit seinem Lohnpreis und Profit, mit seiner Außensicht, kommt da wieder eine Außensicht rein. Am Ende des 19. Jahrhunderts plötzlich eine Diskussion über Massenstreik. Massenstreik. Streik dann eben nicht nur ein Mittel zur Kartellierung der Arbeitskraft, also Erzwingungsstreik, um höhere Löhne, kürzere Arbeitszeit zu erkämpfen, sondern auch für politische Zwecke. Zunächst mal eine anarchistische Idee, haben vor allem die Anarchisten vertreten. Die wollten den ganzen Kapitalismus auf diese Weise loswerden. Dann auch begrenztere Ziele für Wahlrechtsreformen. Frankreich natürlich die Idee des Syndikalismus, Massenstreik, Generalstreik. Belgien, da ging es dann auch schon wieder um anderes. Österreich, große Streiks zur Erkämpfung des allgemeinen Wahlrechts, begrenzte Zwecke. Nicht um das Lohnsystem abzuschaffen, sondern um politische Maßnahmen zu erzwingen. Und dann das große Exempel, was man damit alles machen kann. 1905, die Russische Revolution beginnt mit Massenstreiks und da hat teilgenommen eine junge polnische Sozialistin, Rosa Luxemburg. Die kommt dann nach Deutschland zurück und sagt, ja, da haben wir es doch, nicht? Das ist ein politisches Mittel. Und das muss eingesetzt werden. Und da von dem Moment an spielt die Frage des Massenstreiks auch in Deutschland eine große Rolle, bis zum Ersten Weltkrieg. Rosa Luxemburg sagte, ja, in den Massenstreiks in Russland sind Gewerkschaften nicht zerstört worden, weil die Gewerkschaftsführer, die bekamen das Flattern und sagten, ja, dann schießt doch die Polizei und dann werden wir verboten. Und wir waren schon mal verboten und die Partei war verboten und im Sozialistengesetz. Legalität ist für uns ganz wichtig. Wir wollen da nicht unsere Legalität da für irgendwelche Hasardeure da, die da auf andere Leute gesetzt durch die Hölle reiten wollen, da aufs Spiel setzen. Rosa Luxemburg sagt, keine Angst. Gegenteil, in Russland sind Gewerkschaften entstanden im Massenstreik. Dann hat man in Deutschland ein Spezialproblem gehabt, nämlich im Reichstag hat man zwar allgemeines Wahlrecht, in den Landtagen aber Pluralwahlrecht, insbesondere in Preußen das Dreiklassenwahlrecht, höchst ungerecht. Und da gab es in der ganzen Arbeiterbewegung war klar, das Dreiklassenwahlrecht muss auch auf Länderebene beseitigt werden. Und da haben auch selbst Leute vom rechten Flügel der Sozialdemokratie, wie der berühmte Eduard Bernstein, der Revisionist, gesagt, naja, da müssen alle Mittel eingesetzt werden. Da könnte man auch an Demonstrationsstreiks denken, ein politisches Mittel der Gewerkschaften, um dann die Regierung unter Druck zu setzen. Jawohl, sagt Rosa Luxemburg, gute Idee, das muss aber weitergehen. Man beginnt also mit Massenstreiks, dann mit Massendemonstrationen und danach kommt was ganz anderes, wie in Russland. Da werden die Gewerkschaftsführer, sagten ja im Moment nicht so schnell, und sie wollen nicht, dass das, was sie sich geschaffen haben, die Organisation, die Einflussmöglichkeiten aufs Spiel gesetzt werden für Dinge, die sie nicht absetzen können, absehen können. Und sie setzen sich heimlich, muss man sagen, mit der Führung der Sozialdemokratie zusammen, bilden ein Abkommen und sagen, politische Streiks, also ob gestreikt wird oder nicht, das entscheiden die Arbeiter selbst. Und was ist die Organisation der Arbeiter, sind die Gewerkschaften. Also Streiks nur als gewerkschaftliche Streiks. Damit befanden sich durchaus auch mit Auffassung von dem alten Engels, der war schon lange tot, aber sein Erbe wirkte nach und er konnte die Anarchisten überhaupt nicht leiden. Und er hat die Parole ausgegeben und sagte, Generalstreik ist der Generalunsinn. Und darauf konnten sich also durchaus die Gewerkschaften auch auf Engels berufen, so genauso wie so ein rechter Gewerkschafter sich auf Karl Marx berufen kann, sagt er, naja, wenn der Mehrwert halt immer mehr wird gegenüber dem Lohn, aber die ganze Sache wächst, also kann man dann doch sagen, ist der Kapitalismus keine schlechte Sache. Das war die Auffassung des Gewerkschafters Gustav Noske. Das sagte Karl Marx, hat es gelehrt, der Schornstein muss rauchen und deshalb können wir keine Revolution brauchen. Deshalb muss ich Spartakus niederschlagen, 1919. Also da sieht man eine böse Gemengelage. Und dann wird darüber dann ein Abkommen geschlossen zwischen Parteiführung und Gewerkschaftsführung. Also wenn es mal nötig ist, zu politischen Zwecken einen Massenstreik zu führen, muss vorher die Einigung mit den Gewerkschaften herbeigeführt werden. Nur mit Genehmigung der Generalkommission, das war das Spitzengremium der deutschen Gewerkschaften. Und das Geheimabkommen kam ans Licht. Rosa Luxemburg macht natürlich großen Krach. Und auf einem Parteitag dann 1906 wurde implizit eigentlich das auch so abgesegnet. Also, wer ist der Hund? Wer ist der Schwanz? Der Hund sind die Gewerkschaften, der Schwanz ist die Partei. So, und nicht umgekehrt. Das erklärt nun einige Dinge auch um den Ersten Weltkrieg. Es wird ja viel gesagt über die Genehmigung der Kriegskredite am 4. August 1914. Bis heute noch, oh Gott, die Genehmigung der Kriegskredite. 4. August 1914. Aber im Kalender kommt vor dem 4. August der 3. August. Was war am 3. August? Am 3. August 1914 beschließt die Generalkommission der Gewerkschaften, wir stellen alle Streiks ein, alle Vorbereitungen zu Streiks. Und zwar aus Fürsorge im Interesse unserer Mitglieder. Es ist Sommer, die Ernte muss eingeholt werden, werden alle Arbeitskräfte gebraucht. Jetzt ist der Krieg da, den wir nicht gewollt haben. Jetzt muss aber irgendwie die Produktion organisiert werden. Burgfrieden nennt man das. Burgfrieden. Und dieser Burgfrieden kommt eben vor der Bewältigung der Kriegskredite. Da haben wir, sieht man auch, am 3. August spricht der Hund. Und am 4. August wackelt er mir Schwanz. Im Ersten Weltkrieg geht ja das weiter, was ja nun sich angedeutet hat mit der Übergang zum organisierten Kapitalismus. Der Staat wird ganz stark in die Ökonomie eingezogen. Es gibt Kriegsrohstoffgesellschaften, Kriegsgesellschaften. Und die müssen auch, und die Arbeitskräfte müssen gelenkt werden. Das kann man nicht im freien Spiel der Kräfte überlassen. Das wäre noch schöner. Also zum Beispiel im Krieg werden viele Rüstungsarbeiter gebraucht. Also werden sich wahrscheinlich viele gerne in der Metallindustrie melden. Rüstungsarbeiter müssen sich an die Front, nicht? Wird also der Hindenburg und Ludendorff, die würden sich sehr dafür bedanken. Sagen, nee, wir brauchen Arbeitskräftelenkung und wir müssen jetzt mal sehen, wie da wird es das schön organisieren. Und so entsteht das Kriegshilfsdienstgesetz. Das bedeutet, wie organisieren wir Ökonomie und Politik und Militär im Krieg. Und da bekommen auch Gewerkschaften Möglichkeiten, mitzureden, mitzubestimmen. Das ist der erste Ansatz dessen, was man später mal Mitbestimmung nennt. Sie dürfen da das schränkt erstmal die freie Wahl des Arbeitsplatzes ein, das ist eine Zwangsarbeit sozusagen. Aber eine Zwangsarbeit sozusagen, betreute Zwangsarbeit, nicht? Und da braucht man auch Gewerkschaften. Das geht nicht lange gut, weil das sind natürlich Dinge, das sind die Gewerkschaftsapparate eingebunden. Aber ab 1917 passieren lauter Dinge, die passen das in das harmonische Bild nicht. Also die Russen machen plötzlich Unsinn, machen Revolution, das passt nun überhaupt nicht. Ne? Also das ist ja nun gerade die. Und dann haben wir dann den Hungerwinter 1917, 18. Die Heimatfront wackelt und dann die Rüstungsarbeiter machen jetzt langsam auch nicht mehr mit. Und unter dem Einfluss der Oktoberrevolution und der Not und des Hungers, Steckrübenwinter, kippt die Situation und wir haben dann die Januarstreiks von 1918. Die Januarstreiks von 1918 mit der Forderung nach Frieden auch. Und da beginnt nun eine Bewegung, die zeigt, dass große Teile der Arbeiterklasse sich aus diesem Konsens herauslösen, nicht mehr mitmachen. Es beginnt dann die Bewegung zur Novemberrevolution und verlorene Kriege sind immer gut für Revolutionen. Ich glaube, die meisten Revolutionen, gibt es eine Revolution, haben gewonnen einen Krieg? Fällt mir gerade keine ein, nicht? Und so kommen wir dann zum 9. November 1918 und da dem Versuch, die Sache einzudämmen. Und ein Versuch der Eindämmung besteht im Angebot der Unternehmer. Nämlich, jetzt haben wir im Krieg doch, bevor diese Arbeiter das leider nicht mehr verstanden haben, doch ganz gut zusammengearbeitet. Jetzt fahrt bloß nicht den russischen Weg, fahrt nicht drauf ab. Lasst uns doch jetzt mal sehen, was wollt ihr denn eigentlich? Da sitzen zusammen der Gewerkschaftsführer Eugen Leguin und Stinnes, Montanunternehmer, und bilden ein Abkommen am 15. November, enthält Koalitionsrecht klar. Anerkennung der Gewerkschafter auf eigener Augenhöhe. 8-Stunden-Tag kann man drüber reden. Und in der Zeit der Not Arbeitsgemeinschaftsabkommen. Institutionalisiert. Und Noske, der berühmte Noske, fährt schnell nach Kiel und sagt, jetzt sind wir an der Macht. Also unser Genosse Friedrich Ebert, der ist jetzt nun auch im Rat der Volksbeauftragten und jetzt sind wir da an der Macht und jetzt sieht man zu, dass schön gearbeitet wird und macht hier keinen Unsinn. Und Ebert war schon bei den Januarstreiks schon dabei, eine Streikleitung, wo er dann später in einem Gerichtsprozess sagte, das habe ich nicht gemacht, um Revolution zu machen, sondern um für Recht und Ordnung zu sorgen. Das ist die Vorgeschichte natürlich dann der blutigen Ereignisse vom Januar 1919, die Niederschlagung des linken Flügels der Revolution. Aber es gibt auch eine andere Seite. Es ist ja nun die Demokratische Republik erobert worden, 1919. Und gegen diese Demokratische Republik putscht die äußerste Rechte schon mit dem Hakenkreuz am Stahlhelm im Kapputsch 1920. Und da sind es die Gewerkschaften, die die Demokratie gerettet haben. Durch einen Generalstreik, der sich sogar auch die Beamten anschließen. Und innerhalb weniger Tage bricht dieser Kapputsch zusammen, weil die Gewerkschaften und auch die Sozialdemokratie sagen, Moment, das ist jetzt ein demokratischer Staat, das ist unser Staat, der muss verteidigt werden. Gegen Abenteurer von rechts, aber immerhin daneben auch gegen links, aber darum geht es jetzt nicht. Wir haben eine Chance einer sozialen Demokratie. Wir haben ja auch eine Verfassung von 1919 mit sozialen Grundrechten. Und das müssen wir ausbauen. Insofern gehören wir natürlich zu diesem Staat dazu. Und ob daraus wird, was wird aus der Sozialdemokratie, das ist natürlich dann eine Sache des politischen Kräfteverhältnisses, wie es sich in Parlamenten widerspiegelt. Das politische Kräfteverhältnis war nicht besonders hübsch. Zum Beispiel von den 14 Jahren Weimarer Republik stellte nur 5 Jahre die Sozialdemokratie den Kanzler oder Ministerpräsidenten, erst Scheidemann, dann Kanzler, von 1918 bis 1921, 1928 bis 1930. Dazwischen bürgerliche Bürgerblock-Koalitionen. Anders in Preußen, das ist was anderes, das größte Landesreich ist durchgehend sozialdemokratisch geführte Regierung. Da würde man sagen, doch ganz gut. Guter Einfluss der Arbeiterbewegung. Und selbst während der Bürgerblockzeit 1927 wird die Arbeitslosenversicherung eingeführt. Die war nämlich in den Bismarckschen Sozialreformen noch nicht dran. Da entsteht die Reichsanstalt für Arbeit durchgesetzt, von einem Minister in einem bürgerlichen Kabinett, nämlich dem Zentrumspolitiker Braun, weil die katholische klassenübergreifende Zentrumspartei auch einen Gewerkschaftsflügel hatte. Da würde man sagen, ja, also die Bilanz ist kompliziert, aber dann kippt das Ganze 1929 mit der Weltwirtschaftskrise und jetzt sagen die Unternehmer alles auf, was einst durch Stinnes mitversprochen worden ist. Sie sagen, gut, also diese Republik, das war ein Kompromiss, wir waren schwach, jetzt sind wir stark, eigentlich sind wir auch ökonomisch schwach, aber jetzt haben wir schon den Generalfeldmarschall von Hindenburg als Reichspräsident, das ist schon mal ganz gut. Und dann haben wir die Reichswehr auf unserer Seite und da gibt es eine Denkschrift der Unternehmerverbände, Aufstieg oder Niedergang, das heißt implizit eigentlich jetzt mal weg mit diesem ganzen Klimbim. Und dann wird 1930 und es gibt eine große Koalition damals unter Führung der SPD und die damalige FDP hieß Deutsche Volkspartei, das war die Unternehmerpartei. Und die bringt diese große Koalition zum Kentern und sie platzt dann. Damit hört die Demokratische Republik auf. Ab 1933 haben wir noch die Weimarer Republik, aber es ist keine Demokratische Republik mehr, weil danach nur noch der Reichspräsident Hindenburg regiert mit seinem Ausnahmeartikel 48 von Verfassung. Der Artikel 48 ist praktisch eine Diktatur schon. Da ist dann Schluss mit der Weimarer Republik. Und dann geht das immer weiter nach rechts. Und wenn man jetzt der Sache auf den Grund geht, was war der unmittelbare Anlass für dieses Hinauskippen der Sozialdemokratie aus der Regierung, das waren die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Wir haben jetzt Massenarbeitslosigkeit und auf diese Massenarbeitslosigkeit war der Etat der Reichsanstalt für Arbeit nicht ausgelegt. Und ja, dann muss halt mehr eingezahlt werden, auch von Unternehmerseite. Und die Unternehmer sagen, machen wir nicht mit, wir haben hier Krise. Gewerkschaften sind auch dagegen. Und die SPD ohne Gewerkschaften kann sie nicht, in keinem Fall, also müssen die weg. Und damit kippt der Einfluss der Arbeiterbewegung endgültig, übrigens auch der Einfluss des linken Flügels der Zentrumspartei. Die sind auch weg, jetzt kommt der Unternehmerflügel der Zentrumspartei an die Macht und der Kanzler der Stadt des sozialdemokratischen Kanzlers Müller installiert wird, ist Mitglied der Zentrumspartei, nämlich Brüning und sein Nachfolger, ein Herrenreiter, Papen auch. Also es geht links von der Mitte überhaupt nichts mehr. Und das ist der Weg nun zum 30. Januar 1933, der Weg in den Faschismus. Und ja, was passiert zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 1. Mai 1933? Die Gewerkschaften sehen, wir haben verloren. Und die Gewerkschaftsführung sagt, naja, wir müssen jetzt sehen, dass wir retten, was zu retten ist. Zum Beispiel die Organisation. Wir haben Verantwortung für unsere Mitglieder, können nicht davonlaufen. Können auch nicht sagen, Protest, Protest. Dann haben wir wahrscheinlich gleich das Verbot am Hals. Also die Organisation müssen wir doch zu retten versuchen. Und vielleicht gibt es ja auch Anknüpfungspunkte. Und da kommt plötzlich die NSDAP und sagt, wir heißen ja NSDAP, Sozial-Nationalsozialistische Arbeiterpartei. Und jetzt machen wir mal etwas, was die in der ganzen Weimarer Republik nicht zustande gebracht haben. Nämlich der 1. Mai wird gesetzlicher Feiertag, war vorher nämlich nicht. Und rufen auf zu einer großen Kundgebung auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Der Führer spricht. Und der ADGB ist der Ansicht, dass frontal sich dagegen zu stellen, wohl so etwas ist, wie aus Furcht vor dem Tod Selbstmord zu begehen und ruft dann auch auf zu diesem Aufmarsch. Laufen Sie mit. Der Führer lässt sich das gern gefallen, honoriert es nicht. Und am Tag danach, am 2. Mai, werden die Gewerkschaften zerschlagen. Überall im Deutschen Reich werden die Gewerkschaftshäuser besetzt und viele Gewerkschaftsführer inhaftiert, einige auch umgebracht. ADGB ist verboten. Seine Mitgliederlisten geraten in die Hände der Deutschen Arbeitsfront, Deutsche Arbeitsfront, Es war eine korporatistische Organisation. Das sind Unternehmer und Unternommene in einer Organisation. Ja, 1933 kann man von gewerkschaftlichem Widerstand sprechen. Was man weiß, ist, je kleiner die Organisationen, die Widerstand geleistet haben im Dritten Reich, desto länger konnten sie sich halten. Große Organisationen wurden sofort zerschlagen, auch wenn eine große Organisation wie die KPD es nochmal versucht hat, immer neue Leitungen aufzubauen, die Partei als Ganze zusammenzuhalten. 1935 war da nichts mehr von da, waren sie zerschlagen. Also ADGB-Widerstand gibt es nicht, aber es gibt natürlich einzelne Gewerkschafter und gewerkschaftliche Gruppen, die im Widerstand dabei sind. Am Schluss, nach Stalingrad, als nun Teile der Eliten, die das Dritte Reich ja als Konservative mitgetragen haben, versuchen, sich überlegen, ob man den italienischen Weg geht, nämlich den Duce abzusetzen oder in dem Fall also vielleicht umzubringen und dann vielleicht zum Arrangement mit dem Westen zu kommen. Nimmt man auch Kontakt mit einzelnen Gewerkschaftsführern auf, die den Zusammenhalt im Dritten Reich gewahrt haben, sich nicht angepasst haben. Im Umkreis des 20. Juli, da gehörten auch Gewerkschafter dazu, auch Wilhelm Leuschner aus Hessen, und die dann auch einen hohen Blutzoll zahlen mussten. Dann 1945, dann seit heute redet man darüber, welche Lehren gezogen werden sollen aus diesem Desaster von 1933. In der Gewerkschaftsbewegung gibt es eine organisatorische Lehre, die man gezogen hat. Nie wieder Spaltung der Arbeiterbewegung. Keine Richtungsgewerkschaften, bis dahin gab es immer nur Richtungsgewerkschaften, sozialdemokratische freie Gewerkschaften, liberale Gewerkschaften, hier Stunkerschen, dann christliche Gewerkschaften, Zentrumspartei und dann aufgrund einer Spaltung Ende der 20er Jahre auch die revolutionäre oder rote Gewerkschaftsorganisation, die kommunistische. Also das soll aufhören, wir wollen eine einheitliche Arbeiterbewegung, parteipolitisch sagt man, naja, dann innerhalb der SPD. Könnte man irgendwann ja mal beurteilen. Also keine Spaltung mehr. Ja, dann das ist jetzt genauso offen, wie es hier steht. Ja. Solidarische Werbung. Liebe Kneipengenossinnen und Genossen, jetzt geht's um die linke und marxistisch orientierte Tageszeitung Junge Welt. Im Juli 2024 entschied das Verwaltungsgericht Berlin, dass die Junge Welt weiterhin in den jährlichen Berichten des sogenannten Verfassungsschutzes als linksextremistisch und damit als verfassungsfeindlich aufgeführt werden darf. Das erklärte Ziel des bürgerlichen Staates ist es, der Jungen Welt den finanziellen Nährboden zu entziehen. Unterstützt die Junge Welt gegen diesen Angriff auf die Pressefreiheit. Holt euch das Sommeraktionsabo oder verschenkt es an Genossinnen und Genossen. 75 Ausgaben der Tageszeitung Junge Welt für 75 Euro. Bestellt auf jungewelt.de/Aktionsabo. Das Abo endet automatisch. Solidarität jetzt. 3000 Abos für die Pressefreiheit. Vielen Dank, Schorsch. Das war im Schnelldurchgang durch die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung bis 1945. Ich habe mich an vielen Stellen bewusst so ein bisschen zurückgehalten und verweise jetzt eher auf das Gespräch mit dir zu Wilhelm Liebknecht, denn auch die Position von Ferdinand Lassalle, ADAV, wie das alles auch zur Gründung der SPD geführt hat, das haben wir jetzt an der Stelle hier rausgelassen, eben weil wir das Gespräch schon an anderer Stelle geführt haben. Genauso, was den Widerstand gegen den deutschen Faschismus angeht. Da hatten wir gerade ein Gespräch mit Ulrich Schneider, da sind wir detaillierter auf den Zeitbereich eingegangen. Es gibt natürlich unheimlich viele Details und auch Entwicklungen, Positionen der Generalkommission, wie die Generalkommission sich auch im Ersten Weltkrieg verhalten hat. Mich hat das beim Lesen auch sehr überrascht. Die OHL wurde 1916 ausgetauscht durch die sogenannten willensstarken Männer. Das war dann eben Ludendorff und Hindenburg, die dann auch das Hilfsdienstgesetz durchgeprügelt haben, außerdem das Hindenburg-Programm, das eine Intensivierung der Rüstungspolitik bedeutet hat und so weiter. Und die Frage natürlich, wie haben sich die Gewerkschaften in dieser Zeit zu diesem Kurs verhalten? Und das ist in dem Buch sehr detailliert aufgeführt, dass die Generalkommission die Propaganda und die ideologische Einordnung auf den Krieg mitgetragen hat. Und das zieht sich doch als roter Faden durch diesen Teil der Geschichte sehr klar durch, dass die Position der Generalkommission nicht unbedingt eine der Friedenspolitik ist. Das muss man, glaube ich, an dieser Stelle festhalten. Also auch wenn man heute von vielleicht älteren Genossen aus Gewerkschaften gerne mal hört, die Gewerkschaften sind doch eine klare Friedenskraft, dann lohnt sich der Blick in dieses Buch oder auch in die Geschichte und dann wird man vielleicht auch überrascht, dass die Gewerkschaften gar nicht so Friedenstäubchen waren in der Geschichte, wie sie manchmal heute verklärt werden. Ich würde jetzt zum nächsten Teil übergehen. Jetzt geht nämlich der Sprung nach 1945. Wechseln wir zu Frank Deppe. Der Frank wird jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, einsteigen, direkt mit dem Potsdamer Konferenz vielleicht. Nochmal, ich kann an dem einsteigen, was Georg zum Schluss gesagt hat, nämlich die Organisationsvorstellungen, die sich herausgebildet hatten in den Gewerkschaften oder den noch überlebenden Gewerkschaften, wobei man da vielleicht hinzufügen müsste, ein Teil der gewerkschaftsalten Führungsgruppen war ja in der Emigration. Und die beiden wichtigsten Orte in der Emigration waren London und Stockholm, einige waren in den USA. Und da haben natürlich im Verlaufe des Krieges, als klar wurde, dass Deutschland irgendwie jetzt nach Stalingrad, um es konkret zu sagen, haben die Beratungen zugenommen, wie soll denn die Ordnung nach Deutschland aussehen und was für Gewerkschaften wollen wir haben. Und da ist sozusagen auch dieser Gedanke der Einheitsgewerkschaft, der war allerdings jetzt ein bisschen weiter ausgreifend. Also das, was im Jahre 1945 nach dem Sieg der Anti-Hitler-Koalition, was jetzt sozusagen aus dem Manifest von Buchenwald oder anderen jetzt jeweils Dokumenten hervorgegangen ist, was wir heute auch gern wiederholen, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und welche Lehren zieht wir aus der Arbeiterbewegung? Ich erwähne gern die Geschichte, die Veranstaltung, die wir mit Willy Bleicher mal hier in der Universität gemacht haben in den 70er Jahren. Willy Bleicher war der legendäre Vorsitzende der IG Metall im Bezirk Stuttgart und mehrere Streiks angeführt in den Zeiten des Kalten Krieges. Und Willy Bleicher hat hier in der Uni gesprochen, im vollen Hörsaal, und hat den Satz formuliert, die deutsche Arbeiterbewegung hat die Schmach von 1933 bis heute nicht überwunden. Das haben viele von den jungen Leuten eigentlich gar nicht so, was heißt die Schmach von 1933. Aber der Willi und unser Lehrer Wolfgang Abendroth, das war die Generation derer vor uns, für die war das Jahr 1933 sozusagen die Schlüsselerfahrung ihres Lebens. Und die stolze, die mächtige deutsche Arbeiterbewegung, nicht nur weil Marx und Engels daherkamen, sondern außerhalb, die Sozialdemokratie war die stärkste Partei in der Zweiten Internationale. Die Kommunistische Partei war außerhalb der Sowjetunion die stärkste kommunistische Partei, die es irgendwo gab. Also das war jetzt die deutsche Arbeiterbewegung mit ihrer eigenen Theorietradition und ihren geschichtlichen Erfahrungen des Kampfs gegen die Sozialistengesetze. Die waren mächtig stolz. Und die Schmach war das große Versagen. Und dann auch die Frage, welche Schlussfolgerungen da gezogen werden. Und dann hat man natürlich eine Erkenntnis, war die Spaltung der Arbeiterbewegung, war eine der Bedingungen für den Sieg des Faschismus. Und dann hat man gesagt, ja, wir müssen also zusammenarbeiten. Das war übrigens international, also in Frankreich, in Italien. Da haben die aus der Erfahrung der Resistenza und der Resistance heraus, haben die natürlich gesagt, jetzt müssen wir neue einheitliche, also die CGT, die gespalten war in den 30er Jahren, ist wieder zusammengeführt als CGTÜ. Und auch, ich habe gern den italienischen Sozialisten Nenni zitiert, der im Interview in den 70er Jahren gesagt hat, war doch klar, die Stimmung war unitarisch, auf Einheit ausgerichtet, eine Klasse, eine Partei, war für uns selbstverständlich. Also die Diskussion gab es auch in Italien, die Sozialistische Kommunistische Partei zu vereinen. Und die SED 1946 entstand genau in diesem Zusammenhang. Die konkreten Umstände ist jetzt nicht unser Thema. Aber der Gedanke, der in der Gründung der SED steckt, war natürlich dieser Gedanke, zu lernen aus der Erfahrung der Niederlagen gegenüber dem Faschismus. Und die Einheitsgewerkschaft hat dann konkret bedeutet, dass in Deutschland gab es eben immer ein Übergewicht der Sozialdemokratie, eine starke kommunistische Position in bestimmten Regionen und Industriezweigen. Und die älteren Kollegen, die aus der Zeit dann von den ersten Ausschüssen berichtet haben, die haben dann gesagt, naja, da hatten sie Sozialdemokraten und der Kommunist, die kannten sich, wenn es vor Ort irgendwie war. Und dann mussten sie aber einen Christen finden. Das war nicht so einfach. In vielen Bereichen. Da kommt eine Spezifik der christlichen Arbeiterbewegung rein, katholisch. Und die regional oft, und also die Textilindustrie am Niederrhein, war zum Beispiel bis in die späteren Jahre noch eine Hochburg sozusagen des Einflusses der alten katholischen Arbeiterbewegung. Übrigens teilweise sehr, im Saarland übrigens auch, gab es das auch. Die waren manchmal viel radikaler als die sozialdemokratischen Betriebsräte zum Teil, weil die auch die Sozialdemokratie kritisiert haben. Also wie dem auch sei, der Gedanke der Einheit. Ich betone das jetzt mal deshalb am Anfang, weil ich denke, dass wir heute auch immer wieder mal fragen müssen, was ist denn eigentlich Einheitsgewerkschaft? Und auch immer wieder mal feststellen, es ist überhaupt kein Bewusstsein mehr davon vorhanden, was für eine historische Erfahrung in diese Einheitsgewerkschaft eingegangen ist und was das für eine hohe politische Bedeutung vielleicht heute auch haben könnte. Also das jetzt sozusagen nur als Nebenbemerkung. Der zweite Einstieg jetzt, vorhin sagte ich bereits, ein sehr weit verbreitendes Bewusstsein, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und die Antifaschisten, die gewonnen hatten, das war weltgeschichtlich, weltpolitisch bedacht, eine Linke. Also Roosevelt in den USA war ein Linker für die amerikanischen Verhältnisse aus der Zeit des New Deal. Und das Bündnis der USA mit der Sowjetunion war bezogen auf die Frage, was haben die sich vorgestellt, dass jetzt für eine neue Weltordnung entsteht. Und da waren die auch überzeugt davon, dass sozusagen, wenn man eine Ordnung ohne Faschismus und Krieg haben will, dass diese Ordnung auch gravierende Veränderungen in der Wirtschaftsordnung mit sich bringen muss. Und deswegen finden wir in den ersten Jahren nach 1945 in allen Erklärungen linker Parteien, aber das geht, nehmen wir bis in die Hessische Verfassung rein, 1946, von der CDU mitgetragen wurde, finden wir dort überall ein Bewusstsein davon, dass sozusagen du die Macht der Wirtschaft auf die Politik begrenzen musst und dass du die Forderungen, die klassischen Forderungen der Arbeiterbewegung, nämlich die Demokratie als soziale und Wirtschaftsdemokratie zu gestalten, dass die jetzt anerkannt werden müssen als eine Voraussetzung dazu, Ordnungen und Verfassungen zu schaffen, die also, wenn es darauf ankommt, dann vielleicht auch, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, Faschismus verhindern können. Also die Grundgedanken, die dann damals für eine solche Ordnung war, dass Sozialisierung, also dass ein ziemlich weiter Bereich der Wirtschaft sozialisiert werden muss, jetzt was die speziellen gewerkschaftlichen Forderungen dann betrifft, dass man Mitbestimmung in der gesamten Wirtschaft braucht, bis hin zu einem erweiterten Mitbestimmungsrecht der Betriebsräte. Ich komme darauf nochmal zu sprechen, wenn es ums Betriebsverfassungsgesetz geht. Und dass nach dem Krieg und im Wiederaufbau es eine Planwirtschaft braucht. Also die muss geplant werden, um sozusagen auch den Interessen der arbeitenden Bevölkerung gerecht zu werden. Und dass eine solche Ordnung auch ausgebaute sozialstaatliche Verhältnisse braucht, also Alterssicherung, Krankenschutz und so weiter. Das waren im Grunde genommen die Forderungen, die eingegangen sind in das sogenannte Münchner Programm des DGB bei der Gründung im Jahre 1949, die auch dann immer wieder zitiert worden sind, die aber auch zu der Zeit von der Sozialdemokratie geteilt wurden. Oder in England hat 1945 die Labour Party und der Clement Attlee, der vom rechten Flügel der Partei kam, die Wahlen gewonnen. Eine riesige Überraschung, weil das auch der Ausdruck der Stimmung in der Bevölkerung war, nach nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Jetzt gegen Churchill, der war ja der umjubelte Kriegsheld gewesen, also auch Sozialisierung, Kohle, Eisen und Stahl und so weiter, Grundstoffindustrien, Gesundheitssystem, staatliches Gesundheitssystem und so weiter. In Frankreich haben wir eine Regierung, de Gaulle, unter de Gaulle, die Kommunisten sind in der Regierung in Frankreich, in Italien, Belgien, in Hessen und so weiter. Also es gibt, das sieht so aus, als ob es einen breiten Konsens der demokratisisch antifaschistischen Kräfte gibt, die auch über eine solche Neuordnung, die auch eine wirtschaftliche Neuordnung sein müsste, die einen solchen breiten Konsens teilen. Das ist allerdings jetzt die Entwicklung in der Nachkriegszeit, dass schon bis zum Jahre 1949, in dem dann die Bundesrepublik gegründet wird und der DGB, dieser Konsens, der sich da unmittelbar nach Ende des Krieges dargestellt hat, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, dass der bereits zerbrochen ist. Und warum ist er zerbrochen? Also ich, wir sollen ja kurz sein, weil schon längst der bis ab 1947, einige sagen schon vorher, der Übergang zum Kalten Krieg sich vollzogen hat. Also das heißt, der Übergang von den einzigen Verbündeten der Anti-Hitler-Koalition im Kern USA und Sowjetunion zu einer Konfrontation zwischen der USA und der Sowjetunion und dem weltweiten Kommunismus. Die Entwicklung, die nachfolgende Entwicklung, dann auch für die Gewerkschaften, wird jetzt im hohen Maße bestimmt durch dieses Umfeld einer weltpolitischen Veränderung, die wir jetzt einfach mal Kalten Krieg, Blockbildung, zwei antagonistische Systeme und die deutsche Spaltung in der Mitte, die sich im Rahmen dieser Blockbildung bis 1949 mit der Gründung der beiden deutschen Staaten dann vollzieht und die Grenze dieses Blocks auf beiden Seiten mit Atomwaffen hochgerüstet. Ich sage manchmal, wir haben das ja noch erlebt, auch wir haben uns war das gar nicht so bewusst. Also diese Bedeutung, dass wir in diesem Fleck der Welt gelebt haben, wo diese Systemgrenze, die auf beiden Seiten unglaublich militärisch gesichert war, also dass wir im Frieden teilweise glücklich gelebt haben unter solchen Bedingungen der Friedenssicherung, die eigentlich total irrational. Die Gewerkschaften haben sich, also Deutschland war ja nach 45 besetzt, in vier Zonen aufgeteilt, dann kommt das Potsdamer Abkommen. Die Besatzungsmächte hatten das Sagen und sie haben dann auch kontrolliert den Aufgang. Die Gewerkschafter haben jetzt gesagt, wir wollen loslegen und dann konnten erst nur einzelne lokale Ausschüsse gebildet werden. Und bis 1949 gab es dann zu einer Gründung in der englischen, britischen Besatzungszone. Die war relativ groß und einflussreich, weil dort das Ruhrgebiet lag in der britischen Besatzungszone. Und in der britischen Besatzungszone auch gleichzeitig ein Gewerkschafter tätig war, der schon in der Zeit über die Geos gesprochen hat, viele unselige Rollen gespielt hat. Er war nämlich Sekretär der Arbeitsgemeinschaft von 1919, Stinnes-Legin-Abkommen. Hans Böckler war der sozusagen Sekretär dieses unseligen Unternehmens. Aber Hans Böckler war jetzt sozusagen der führende Kopf und die Entwicklung in der britischen Zone bis 1947/48 wurde dann auch für die Gesamtentwicklung der DGB-Gewerkschaften wurde die Maß geben. Was waren da Probleme, wenn man es ganz kurz zusammenfasst? Die Kollegen und Kollegen haben sich, weniger Kolleginnen als Kollegen, haben sich gestritten über die Frage, was für eine Organisation wollen wir eigentlich haben. Das haben die Besatzungsmächte aber schnell verboten, diese Diskussion. Es gab zwei Modelle. Das ist auch heute interessant noch. Der Ulf als DGB-Mitarbeiter kann da sicher ganz viel dazu sagen. Es gab ein Modell in der sowjetischen Besatzungszone, wurde das aufgebaut, zwar später der FDGB. Man hat eine Gewerkschaft mit einer Führung und die hat Abteilungen. Und diese Abteilungen sind sozusagen das, was die Einzelgewerkschaften sind. Aber da will man eine starke politische Gesamtorganisation haben. Und dann gab es das andere Modell, das war die Industriegewerkschaften. Auch das war wichtig, dass nach 45 Industriegewerkschaften durchgesetzt wurden, denn vorher gab es ja auch noch viele einzelne Berufsgewerkschaften. Das war ganz wichtig. Aber Es hat sich mit dem DGB dann durchgesetzt, ein Modell, jetzt um es ganz stark zu verkürzen, mit relativ autonomen Industriegewerkschaften, die vor allem in der Tarifpolitik eben und in der Finanz, in ihrer Finanzverwaltung eigenständig sind und an den DGB abgeben, also den DGB bezahlen und ständig den Hahn da abdrehen können, wenn der DGB denen auf die Nerven geht. Und das Modell hat sich dann durchgesetzt. Die Alliierten haben, die Engländer haben, in Niedersachsen gab es schon eine solche andere Gewerkschaft, also mehr FDGB-mäßig, das haben die Engländer dort verboten. Und wenn man heute nachliest, was dann so intern die Gründe waren dafür, die hatten Angst bei solchen Gewerkschaften, dass da die Kommunisten zu einflussreich werden könnten. Denn das haben die in westlichen Besatzungszonen schon immer einen Blick drauf gehabt, dass da also die Kommunisten nicht zu stark werden in den Gewerkschaften. Genau, Frank, du hast ja eben schon hergeleitet, angesichts 1945, dem Buchenwalder Schwur ausgehend, waren ja, oder auch im Potsdamer Abkommen dann verschriftlich, mehrere große Ds benannt. Eins davon war die Demonopolisierung Deutschlands, weil man erkannt hat, den Zusammenhang zwischen Faschismus und Kapitalismus. Bei der Gründung des DGB 1949 sprach sich der DGB, also auch unter Böckler, als Kraft des dritten Weges aus. Diese Bedeutung zwischen Kapitalismus und Sozialismus stehen. Ja. Also auch hier haben wir schon im Gründungsmoment des Dachverbands keinen klaren Bezug zur Eigentumsfrage, während für Antifaschisten, angelehnt an den Buchenwalder Schwur, verstanden wurde, dass eine kapitalistische Gesellschaft, kapitalistische Produktionsverhältnisse überwunden werden müssen, um auch die Gefahr des Faschismus zu bannen, wäre doch die Überführung von Teilen der Industrie in Gemeineigentum förderlich. Das wurde auch gefordert. Überführung in Gemeineigentum. Also in München heißt es da im Punkt 3, Überführung der Schlüsselindustrien in Gemeineigentum, insbesondere der Bergbau, die Eisen- und Stahlindustrie, der Großchemie, der Energiewirtschaft, der wichtigsten Verkehrseinrichtungen und der Kreditinstitute. Also das ist ein ziemlich weiter Begriff von Vergesellschaftung. Oder ja, ich würde es auch von so erzählen, dass es mit dem dritten Weg ist halt gemeint, dass man nicht den sowjetischen Weg geht, ja, Richtung Sozialismus, sondern im Prinzip so etwas wie einen eigenständigen Weg, der sich eben nicht an dem sowjetischen Modell orientiert, aber halt auch kein klassisch kapitalistischer Weg ist. Ja, aber es war der sozialdemokratische Weg, weil das Programm der Sozialdemokratie zu dieser Zeit und der Kurt Schumacher natürlich noch vor Godesberg alle diese Punkte natürlich enthielt, auch sozialisiert. Ja. Ist das eine Form des Hereinwachsens in den Sozialismus nach reformistischer Idee? Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, das sind natürlich die Linien aus der sozialdemokratischen Debatte in der Weimarer Republik. Also die starke Betonung der Mitbestimmung, die hat jetzt, die schließt natürlich an die Wirtschaftsdemokratievorstellungen in der Weimarer Republik. Also was man jetzt sagen kann, ist klar, bis 1949 haben sich vom Umfeld her, haben sich die Fronten des Kalten Krieges sozusagen verfestigt. Und in Westdeutschland, also waren die Sozialdemokraten an der Seite des Westens im Kalten Krieg. Das fing damit an, dass die Sozialdemokratie den Marshallplan, der ein ganz wichtiges Instrument war, mit der Erklärung des Kalten Krieges 1947, 1948, jetzt amerikanische Hilfslieferungen zu liefern. Sie haben den Marshallplan unterstützt. Die kommunistischen Gewerkschafter und Parteien haben den Marshallplan heftig bekämpft. Also insofern haben wir jetzt 1949, präsentiert sich der DGB als eine Einheitsgewerkschaft, jetzt sagen wir es mal, in denen die Kommunisten schon nichts mehr zu sagen haben, 1949. Weil natürlich also schon mit dem Zuge, mit der Intensivierung des Kalten Krieges, nimmt die Repression gegenüber Kommunisten in den einzelnen Ländern, also 1948 fliegen die Kommunisten alle aus den Regierungen raus, in denen sie in Frankreich, Italien, in Hessen und so weiter gewesen waren, nach dem Krieg als Ausdruck dieses großen Konsensus, nie wieder und so. Aber 48, 49 ist schon überall, ist die Konfrontation da. Und der DGB unter Böckler übernimmt jetzt praktisch ein sozialdemokratisches Programm. Ja? das so wahrscheinlich sogar noch ein bisschen abgeschwächt ist, weil die Christen sind ja dabei. Und die Christen, die haben in der Mitbestimmungsfrage auch noch andere Vorstellungen. Mitbestimmung eben nicht, kannst du ja als Gegenmacht verstehen und kannst sie als Sozialpartnerschaft verstehen. Und das war natürlich auch schon bei der Gründung des DGB, waren diejenigen Kräfte, die sehr stark sozusagen die Frage der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Kapital als wichtigste Aufgabe der Gewerkschaften im Betrieb auch vor allem betrachtet haben, war also auch schon, war dort relativ stark vertreten. Allerdings war eben noch sozusagen 1949, gab es eine klare Mehrheit, einstimmig haben die das Programm verabschiedet, also für eine grundlegende gesellschaftliche und politische Veränderung. Also unter der Losung, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Vielleicht an der Stelle noch zu ergänzen, ja. also auch vor dem Hintergrund, als es um die Frage ging, Betriebsverfassungsgesetz, ne, das sich ja sehr stark eben auf der Frage der Mitbestimmung, mehr auf der Frage der Wirtschaftsdemokratie orientiert, waren die DGB-Gewerkschaften an diesem Zeitpunkt noch dagegen. Das heißt, das, was von anderen, also was dann schon bis in die SPD hinein getragen worden ist, aber vor allen Dingen halt von der CDU-Regierung durchgesetzt worden ist, unter Adenauer, ist seinerzeit noch auf massiven Widerstand der Gewerkschaften gestoßen. Jetzt natürlich der nächste Teil von dem, was ich... Ja, nein, überhaupt nicht. Ist ja vollkommen recht. Das heißt, die Gewerkschaften waren jetzt, als die 49 der DGB gegründet wurde, hat schon ein großer Umschwung stattgefunden, der überwiegend jetzt gar nicht so sehr durch die Kämpfe der Gewerkschaften oder die Kämpfe der politischen Linken hervorgerufen war, sondern durch die großen weltpolitischen Veränderungen und mit der Festzurren sozusagen der Blöcke und der Konfrontation und der natürlich jetzt im Westen bedeutet hat, es waren die Rahmenbedingungen für eine Art Restauration. Und zwar nicht nur in der politischen Restauration, die dann mit der Wahl von Adenauer und der Koalition mit der FDP, CDU-FDP, in den 50er Jahren praktisch sozusagen, also eine Restauration, Restauration heißt ja Wiederherstellung der alten Machtverhältnisse. Also Wiederherstellung, soziale Marktwirtschaft unter Ludwig Erhard bedeutete eine Wirtschaftsordnung, in der der Staat möglichst wenig interveniert und in der Gewerkschaften schon gar keine großen Einflussmöglichkeiten haben. Zweitens, ein funktionierender Staatsapparat, den wir brauchen, in dem, wie wir heute wissen, aus den nachträglichen Untersuchungen, die alle rauskommen, ganz zentrale Spitzenpositionen in den Staatsapparaten von sozusagen hohen, nicht Würdenträgern, sondern Verbrecher, Gruppen aus der NS und der Gestapo und der SS getragen wurden. Das ist, also das sind eben nicht nur die berühmten Namen Globke, der das Bundeskanzleramt und der die Kommentator der Rassengesetze war. Das ist der Nipperdey, der Präsident des Arbeitsgerichtes, Bundesarbeitsgerichtes wurde, der Kommentator des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit von 1934 war. Es ist der Herr Gehlen, der den Bundesnachrichtendienst aufgebaut hat. Aber das sind ja nur die Spitzen. Das Interessante ist wirklich sozusagen die Verzweigung, die dann tatsächlich die Restauration im Sinne der Wiederherstellung der Macht der alten Eliten, die das NS-System getragen haben, bedeutet hat. Ein amerikanischer Soziologe hat in den 50er Jahren Elitenforschung über Eliten in Deutschland und anderen Ländern gemacht und der hat dann nur einfach abgezählt, was die hohen Würdenträger in der Politik, in der Wirtschaft, in den Kirchen, in den Universitäten, im Journalismus. Was waren die 1940 und was waren die 1950 oder 1955? Komisch, bei mir im Schulbuch stand, das wäre Stunde Null gewesen. Nein, ja. Naja, 45 war so ein bisschen Stunde Null. Aber bis Anfang der 50er oder Mitte der 50er Jahre kam natürlich raus, 80% derer, die Bundeswehr hätte man natürlich, müsste man mit dazu nehmen natürlich, 80% derer, die Leitungsfunktionen hatten in der Bundesrepublik, außer in der Politik, außer, da gab es nur so ein paar Skandalfälle in der Partei, außer in der Politik, waren vor 1945 auch in Leitungsfunktionen. Also diese Kontinuität als Restauration, und Restauration bedeutet natürlich Niederlage der Linken. Niederlage der Linken politisch ist auf zwei Wegen erfolgt. Die SPD hat sich Illusionen gemacht, sie würde die Wahlen gewinnen, 1949, hat sie aber verloren, knapp. Aber 1953 hat sie sich schon deutlich verloren. und 56 nochmal noch deutlicher. Auch da wieder Kalter Krieg. Vor den Wahlen 53 war der 17. Juni in der DDR. Vor den Wahlen 1956 waren die Aufstände, sogenannten Aufstände in Ungarn. Jedes Mal sozusagen eine Atmosphäre, auch hier im Vorfeld der Wahlen, die diese Kriegsstimmung, die also aus dem Kampf für die Freiheit gegen den Kommunismus, so wie es hier transportiert wurde, unmittelbar hier reingetragen haben, Flüchtlinge, die ankamen natürlich und so weiter, die das Wahlergebnis und in hohem Maße dann auch beeinflusst haben. Also die Neuordnung geht sozusagen in dieser großen Verschiebung und Restauration geht die Neuordnungskonzeption, wie sie nach 45 von vielen für unvermeidlich gehalten wurde, die geht kaputt. Ich hätte noch eine letzte Nachfrage, 45, und zwar zur Sequestrierung von bestimmten Unternehmen. Wie genau ist das abgelaufen und wie genau lief das auch im Vergleich zur DDR ab? In der DDR wurden ja auch Unternehmen staatlich angeeignet, aber da blieben sie auch. In der BRD lief das ja nach der Gründung anders. Die Sequestrierung unter der quasi Obhut der Siegermächte, der Besatzungsmächte, wurden ja wieder zurückgegeben an die alten Eigentümer. Also die Amerikaner haben in ihrer Zone relativ früh die Enteignung gestoppt. In der britischen Zone ist ja die Mitbestimmung als Alternative zur Sozialisierung schon 1948, also von den Briten eingeführt worden. Also in der Montanindustrie, Mitbestimmung in der Montanindustrie. Weil die Frage, was wird aus Bergbau- und Stahlindustrie, das war ja dort. Also ich kenne nur ein Beispiel, weil ich da selbst an der Veranstaltung teilgenommen habe, in Salzgitter, die Salzgitter großen Hüttenwerke, die sollten demontiert werden. Also es waren ja die Demontagen. Vereinbarungen und also man kann aus der historischen Rückbetrachtung sagen, die Sowjets haben aus guten Gründen in der sowjetischen Besatzungszone sehr viel mehr demontiert, was ihnen nach Potsdam zustand, als die westlichen, sehr viel reicheren westlichen Staaten in den Westzonen sozusagen demontiert und übernommen haben. Da ist das, gibt es das Beispiel der Salzgitter Hüttenwerke, wo die Briten die Demontage und die Sprengung der Anlagen vorbereitet hatten und so ein bisschen eine kleine Heldengeschichte aus dieser Zeit, sich die Arbeiter auf die Anlagen gesetzt haben, um die Sprengung zu verhindern. Und der Betriebsrat von Salzgitter war ein KPO-Mann, Ernst, ein ganz berühmter Mensch, und das ist auch so ein bisschen der Heldengeschichte der Arbeiterbewegung nach 45. Ich war mal bei einer Veranstaltung in Salzgitter dabei. Also, es gab einen Generalstreik noch vor 49, 48, denn eine der wichtigsten Weichenstellungen der Jahre 48 für alles, was nachher kam mit der Spaltung, Staatsgründung, war ja die Währungsreform von 48, die dann von den Amerikanern, den westlichen Besatzungsmächten, separat durchgeführt wurde, auch ohne die Sowjets zu informieren. Und im Gefolge der Währungsreform hat sich für die Menschen, ich kann mich selbst noch sehr gut daran erinnern, Georg wahrscheinlich auch noch, hat sich die Versorgungslage schlagartig verbessert. Also man sagte dann, es gab nichts zu beißen und zu fressen und zu kaufen, aber plötzlich waren die Schaufenster voll, was natürlich auch interessante Fragen aufwirft, warum war das so? Warum haben die Produzenten, die Unternehmen das zurückgehalten und haben das nicht vorher verkauft? Aber die Währungsreform war natürlich noch unter anderen Gesichtspunkten, ich habe es an der Uni oft festgestellt, Studenten hatten da überhaupt keine Vorstellung und Ahnung davon, wie Eigentumsverhältnisse über solche Reformen beeinflusst werden. Die Währungsreform, du hast vorhin mal gesagt, Stunde Null, ist eine der Lügen gewesen über die Nachkriegszeit. Das zweite ist, die Währungsreform vom Juni 48, wir waren ja alle gleich. Jeder hat ein Kopfgeld bekommen von, jetzt sage ich mal, 59 D-Mark. Dazu wurden Sparvorhaben abgewertet im Verhältnis von, ich weiß das, 4:1, 6:1 oder sowas. 10:1. Aber zusammen mit der Währungsreform wurde das Aktienrecht sozusagen verändert. Und das Anlagevermögen der Unternehmen, das ja beim großen Teil schon längst abgeschrieben war, wurde sozusagen zum alten Wert wieder neu eingesetzt und durfte neu abgeschrieben werden. Und das war natürlich eine unglaubliche Bevorzugung sozusagen der Wirtschaft und einer der Gründe dafür, dass sie diesen tollen Staat dann da hinlegen konnten. Und da gab es, weil es nach der Währungsreform zu Preiserhöhungen kam und die Löhne, wie jetzt auch, sehr, sehr minimal waren. Und da kam es zu einem wirtschaftlichen Notstandsstreik im Oktober 1948 in den Westzonen oder ich weiß jetzt nicht, ob nur in der amerikanischen Zone, in dem also gegen diese Wirkung der Währungsreform auch und so weiter protestiert wurde. Das ist aber dann, weil sich die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren, das wäre jetzt der Übergang praktisch zu dem nächsten Abschnitt, der ist ja dann gekennzeichnet, einerseits Verfestigung des Kalten Krieges, weiter bewegt sich die Geschichte, aber jetzt kommt das Golden Age of Capitalism, also das goldene Zeitalter des Kapitalismus, das in Deutschland dann Wirtschaftswunder hieß. Und das natürlich auch in hohem Maße dann die Gewerkschaft beeinflusst hat. Es kommt noch zu heftigen Auseinandersetzungen, das wird oft überschätzt. Und wenn wir heute, sagen wir mal, fragen und manchmal bitter einfordern, Mensch, verdammt nochmal, die müssen ein bisschen stärker politisch intervenieren, die Gewerkschaften, dann wundern wir uns schon, wenn man in die 50er Jahre zurückschaut, dass dann doch in dieser Zeit, übrigens auch in den 60er Jahren, die Gewerkschaft, diese neu gegründeten DGB-Gewerkschaften in großen politischen Auseinandersetzungen standen mit der Adenauer Regierung, die ja diese Restauration, von der ich vorher gesprochen habe, dann auch in ihren einzelnen Gesetzgebungsmaßnahmen also jeweils durchgezogen hat. Die erste große Auseinandersetzung war um die Mitbestimmung 1951-52, die im Programm von München heißt ja Mitbestimmung der ganzen Wirtschaft. Jetzt wurde da die Montanwirtschaft rausgenommen, Bergbau und Eisen- und Stahlindustrie, und es wurden die paritätische Mitbestimmung schon, wurde jetzt mit Zustimmung der CDU, Adenauer hat dann mit Kompromiss gemacht, wurde Gesetz. Da gab es vorher, haben IG Metall und IG Bergbau haben Ende 1951 ihre Mitglieder gefragt, seid ihr bereit für den Erhalt der Mitbestimmung zu streiken, ja oder nein? Und da haben 90% mit ja gestimmt. Also das war die erhalten war aus der britischen Besatzungszeit, die Mitbestimmung, die Montan-Mitbestimmung. Das war aber noch härter, wurde die Auseinandersetzung ein Jahr später, 1952, um das Betriebsverfassungsgesetz, wo jetzt sowohl die Mitbestimmung, die Gewerkschaften für die gesamte Wirtschaft ja praktisch zurückgefahren war auf die Drittelparität in der Aufsichtsrat, in der Aufsichtsratsbesetzung, vor allem aber dass der wirtschaftsfriedliche Charakter des Betriebsverfassungsgesetzes und die Bindung der Betriebsräte an die Zusammenarbeit mit den Unternehmen zum Wohle des Unternehmens. Otto Brenner hat dann mal gesagt, das atmet den Geist des Gesetzes von 1934, Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit, die diese Verpflichtung praktisch da eingebaut hatten und auch erheblich den Zugang der Gewerkschaften zum Betrieb und zu den Betriebsräten erschwert hatten der damaligen Zeit. Da gab es eine große Welle von Protesten im ganzen Land. Es ist was Einmaliges passiert. Ein Gewerkschaftsführer, DGB-Vorsitzender, der zweite nach Hans Böckler, Fette hieß der, Christian Fette, der musste zurücktreten. Beim Gewerkschaftstag in Berlin 1952 wurde ein neuer Vorstand gewählt, weil es harte Kritik daran gab, dass der Vorstand Fette versagt habe in der Auseinandersetzung um das Betriebsverfassungsgesetz, also dass Adenauer den reingelegt hatte in irgendwelchen Verhandlungstaktiken. Das war praktisch die letzte große Auseinandersetzung um diese Frage Neuordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, die nach 1945 ja im Mittelpunkt stand. Danach gab es noch einen Gewerkschaftskongress 1954 in Frankfurt. Da hat der damalige sogenannte Chefideologe des DGB, Agatz, der war Chef des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Gewerkschaften, war linker Sozialdemokrat, Marxist, verstand sich als Marxist, hat jetzt eine große Rede gehalten, wo die alle vor Begeisterung Beifall geklatscht haben. Der hat also jetzt diese Restauration aufgearbeitet. Er hat gesagt, Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine Schlacht geschlagen, wir haben verloren. Und zwar das, was hier wieder auferstanden ist, ist sozusagen Kapitalismus pur. Und die Gewerkschaften haben verloren. Und wie müssen wir uns jetzt orientieren? Und wie können wir in den Zeiten dieses Kalten Krieges, können wir damit rechnen, dass wir sozusagen in die großen politischen Auseinandersetzungen gehen, also um die ganzen großen Orientierungsfragen, denn zur gleichen Zeit stand ja noch was anderes, Remilitarisierung, dann bis Atombewaffnung 1958. Das waren ja große politische Debatten, wo sich auch die Gewerkschaften, viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter eingemischt haben. Aber Agatz hat dann offenbar in Übereinstimmung auch mit Vorstellungen bei der IG Metall, die ja die stärkste Gewerkschaft dieser Richtungsgewerkschaft, dieser Industriegewerkschaften war, mit ihren knapp 2 Millionen, die sie auch damals schon hatte. Und in der IG Metall hat sich dann durchgesetzt, dass jetzt angesichts der Kräfteverhältnisse in der Politik und Gesellschaft der große Kampf um Neuordnung, dass der nicht, also sozusagen, dass der erstmal zurückgestellt werden muss und dass die Gewerkschaften jetzt neuen Aktivismus auf den Kerngebieten der Tarifpolitik und der Lohnpolitik und auch der Sozialpolitik entwickeln müssen. Daraus entstanden dann 2 größere Auseinandersetzungen. Einerseits wurde das Ziel der 40-Stunden-Woche, war in der zweiten Hälfte der 50er Jahre, war dann eine der großen Losungen. Und in Schleswig-Holstein hat ein 16-wöchiger Streik stattgefunden, der IG Metall, zu dem Thema Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Also da haben die Arbeiter gestreikt, weil die Angestellten hatten bereits die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und die Arbeiter sollten das nicht haben. Und das war aber ein Streik, wenn man das jetzt heute, wir haben ja unter unseren Schülerinnen und Schülern eine Reihe von Arbeiten machen lassen, über die Neugründung, die Entwicklung der Gewerkschaften nach 1945. Und über Hessen gab es ja auch die Anna Hartmann-Weiß, Angelika Bettin, Arnold Bettin, die haben über die IG Metall und den Hessenstreik zum Beispiel. Und Streiks in dieser Zeit, muss man dazu sagen, die waren natürlich also im hohen Maße einerseits propagandistisch überwölbt. Also die Bild-Zeitung hat regelmäßig, wenn über einen Streik berichtet wurde, ein Bild von Walter Ulbricht eingeblendet. Ja, also es ist wie jetzt mit Putin. Putin-Knechte, ja, die, bei BSW die Putin-Knechte. Also damals, jeder Funke von linker Radikalität wurde sozusagen als kommunistische Subversion. Das kommt jetzt natürlich der nächste Punkt dazu, dass jetzt da die repressiven Momente gegenüber den Linken zugenommen haben und wir natürlich dann den Antrag auf das Verbot der KPD schon 1900, wann war der? 51 war er, glaube ich, 51 und 56 kam dann das Verbotsurteil für die KPD. Also die Repression am linken Flügel hat zugenommen, aber alle gewerkschaftlichen Aktionen und Streiks wurden jeweils in den Zusammenhang jetzt von kommunistischer Subversion, Unterwanderung und Radikalisierung gestellt. Das hat natürlich einen unheimlichen Druck ausgeübt und trotzdem muss man sich wundern, wenn man das später oder wir das aufgearbeitet haben, wie groß dann doch noch die Bereitschaft sozusagen von vor allem jungen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern war, sich in den großen politischen Auseinandersetzungen dieser Zeit, Remilitarisierung zum Beispiel oder dann Atomtod, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Jetzt passiert ja noch eines, um den Übergang zu kriegen. Die SPD hat natürlich ihre eigene Entwicklung und da kommt das Jahr Godesberg, also nicht das Jahr, sondern kommt der Parteitag in Godesberg, in dem sich jetzt die SPD und die SPD-Leute in den Gewerkschaften die Fragen gestellt haben, was müssen wir denn für Schlussfolgerungen ziehen aus der Niederlage, die wir eingesteckt haben. Und die Schlussfolgerung, die sie gezogen haben, war, du musst dich pragmatisch stärker anpassen und nicht nach links gehen und stärkere Opposition machen. Und das war dann der Parteitag von Godesberg. War das 59, Georg, oder 59? der Parteitag von Godesberg, wo dann einige Sozialdemokraten wie Abendroth, der damals noch in der SPD war, versucht haben, einen Gegenentwurf zu machen zu dem Programm. Das war der Abschied jetzt, wir machen mal ganz grob, von erstens einer von der Kapitalismuskritik ausgehenden programmatischen Grundsatzeinstellung, also sozialdemokratischer Politik, abging und von daher auch praktisch sich noch demonstrativer eingefügt hat in die Fronten des Kalten Krieges, also in die ideologischen Fronten des Kalten Krieges. Übrigens die Aushängefigur, die das dann gemacht hat, war Willy Brandt, ne? Als regierender Bürgermeister von Berlin, der ja dann auch Kanzlerkandidat in der Bundestagswahl 61 war. Das war schon, also ich sage, die Wahl, eine Wahlwerbung war, wo Willy Brandts Kopf dann immer davor war, so, dass Deutschland in den Grenzen von 1936 oder 37, also alles bis Königsberg einschließlich, und dann stand Dreieinigkeit oder irgend sowas drunter, und für die Sozialdemokratie. Also das war, und Willy Brandt, die Bürgermeister von Berlin, West-Berlin, waren natürlich immer die schärfsten kalten Krieger, jetzt in der ganzen, von Ernst Reuter bis Willy Brandt und so weiter. Also das ist jetzt der Druck, der insbesondere auch von der SPD-Entwicklung ausgeht, auf die Gewerkschaften. Und das ist der Übergang zu den 60er Jahren, wo praktisch dann allerdings sich so etwas entwickelt, dass in den DGB-Gewerkschaften jetzt für die 60er Jahre eine schärfere Ausdifferenzierung von zwei großen Strömungen sich deutlich abzeichnet, die aber beide sozialdemokratisch sind. Also die Kommunisten, muss man dazu sagen, weil wir über Einheitsgewerkschaft vorher geredet haben, die spielen jetzt praktisch in den Gewerkschaften in dem Apparat keine Rolle. Da gibt es de facto ein Berufsverbot für Kommunisten im Apparat. Allerdings gab es kein Mitgliederverbot, also keinen Ausschluss von Mitgliedern. Und es wurden, das war ja vielleicht sogar ganz gut für die Kommunisten in der Illegalität, es wurden sehr viele kommunistische Betriebsräte noch gewählt. Also es gab in der Zeit der Illegalität der KPD mehr kommunistische Betriebsräte als dann in der Zeit nach der Gründung der DKP, hat mir mal ein kommunistischer Genosse gesagt. Also ich habe es nicht empirisch untersucht, aber es gab eben noch einen relativ großen, starken Einfluss in bestimmten Gewerkschaften. Da wurde auch innergewerkschaftlich, gab es üble Säuberungskampagnen. Die berühmteste ist die in der Baugewerkschaft, in der Bauarbeitergewerkschaft, gab es ziemlich viele Kommunisten. Georg Leber war der Vorsitzende, der hat jetzt dann alle mit der Polizei, alle Büros in einer Nacht- und Nebelaktion besetzen lassen, in der Kommunisten noch Gewerkschaftssekretäre waren, vor allem im Ruhrgebiet, wo die da rausgetragen wurden. Aber auch in anderen Gewerkschaften sozusagen gab es diese Säuberung. Aber es war jetzt so, dass auf der einen Seite ein sozialdemokratischer Flügel in den Gewerkschaften gar nicht mehrheitlich war, aber sehr stark vertreten war, die jetzt im Grunde genommen Grundsatzpositionen der Sozialdemokratie aus dem Godesberger Programm auch für ein offenes Bekenntnis zu sozialpartnerschaftlicher Politik der Gewerkschaften, also der Kollaboration mit dem Kapital und dem Staat, immer mit der Begründung, dass dabei vor dem Hintergrund des Wirtschaftswunders und der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung eben für die Arbeitnehmer dieses Landes die besten Ergebnisse daraus zu erzielen seien. Und das sind diese Strömungen in dieser Zeit. Der Dominanz dieser Strömungen ist natürlich auch die Streiktätigkeit enorm zurückgegangen. Die Bundesrepublik wurde neben der Schweiz und Holland irgendwie eins der streikärmsten Länder in ganz Europa oder in der Welt. Während in anderen Ländern wie in Großbritannien und Frankreich und Italien sehr viel mehr gestreikt wurde. Auch zu dem Maß der Repression, was ja auch heute wieder eine Rolle spielt, das Blitzgesetz eben 1951, das da eingesetzt wurde und auch viele, die sich eben gegen die Remilitarisierung ausgesprochen haben, sich organisiert haben, was die Wiederbewaffnungsfrage der BRD anging, inhaftiert wurden. Also da gab es eine deutliche Zuspitzung der Repression und in dem Zeitfenster ist ja dann auch politisch diskutiert worden. Hier in Marburg, ihr wisst das, Forsthoff-Abendroth-Kontroverse ist ja auch in dieses Zeitfenster reingefallen und da wurde ja dann auch darüber diskutiert. Ja, die hat sich natürlich auf einer unheimlich interessanten, aber sehr hoch angesiedelten Ebene bewegt, weil diese Professoren für Staatsrecht, Abendroth wäre auch gerne einer geworden, das haben sie aber hier verhindert, dass er nur Politikwissenschaftler geworden ist, ja, nicht Staatsrecht, das war ja die Domäne der Reaktion. Aber da ging es ja um die Frage der Grundgesetzinterpretation. Und was ich vorher sagte, mit diesem restaurativen Kern der Entwicklung bis 1949, das betraf natürlich auch und vor allem das Grundgesetz, dass jetzt, nachdem in den Landesverfassungen sozusagen wesentliche Bestandteile dessen, was von Linken als soziale Demokratie, aber auf der Ebene von Verfassungsgrundsätzen angesehen wird, in den Landesverfassungen drin war, auch in der französischen Verfassung, der italienischen Verfassung. Die italienische Verfassung fing an, die Italien ist eine auf die Arbeit gegründete Republik, ist der erste Satz der italienischen Verfassung dieser Zeit. Und jetzt das Grundgesetz aus dem Parlamentarischen Rat, drei Jahre später geht hervor, und da wird, sagt eine Mehrheit, nein, diese Sozialen, sagen, die halten wir alle raus aus dem Grundgesetz, wir machen eine liberale Verfassung. Und eine liberale Verfassung kennt nur mit der Erklärung der Grundrechte die individuellen Freiheitsrechte des Einzelnen gegen den Staat, liberale, und die Sozialpolitik hat in der Verfassung nichts zu suchen, die ist Sache des Gesetzgebers, des Parlaments. Und das hat Forsthoff vertreten. Und bei Forsthoff war es natürlich, weil ich vorhin habe ich seinen Namen nicht genannt, aber Forsthoff war natürlich einer der besten Schüler von Carl Schmitt, war Autor des Buchs Der totale Staat, wo meint, aber der noch den Sozialstaat mit gemeint hat. Ja. Aber er war in der Nazizeit sozusagen einer der führenden Staatsrechtler in Königsberg. Also mit Widerstand oder mit irgendetwas. Aber die haben jetzt, und da muss man ganz klar sagen, machtpolitisch mit den Amerikanern im Rücken. Denn die Amerikaner haben inzwischen ganz klar gesagt, ich sage es jetzt mal ein bisschen einfacher, die alten Nazis, das sind jetzt unsere Verbündeten im Krieg gegen den Kommunismus. Und wir müssen die schützen. Wie dem auch sei, das Grundgesetz 1949 mit der herrschenden Interpretation und dem Versuch von Abendroth aus dem Grundgesetz noch herauszulesen, das war ja, ist ja der Grundgedanke von Abendroth gewesen, dass er sozusagen sagt, der Artikel 20 und 28 des Grundgesetzes, in dem steht, die Bundesrepublik ist ein sozialer Rechtsstaat. Und in 79.3 sagte er, der kann nicht geändert werden, der Artikel. Da hat er daraus geschlossen, es gibt die sozialstaatliche Bindung der Regierung, des Staates. Und dagegen haben die anderen eben polemisiert mit pseudoliberalen Argumenten. Und auf der Basis haben sich dann die ganzen repressiven Elemente, also die Verbot von Organisationen, natürlich vor allem in den kommunistischen Bereich. Und es hat natürlich also in der Folge des KPD-Verbotes, wir haben das auch oft, weil wir waren da auch schon ja ein bisschen ältere Leute, also ältere Jünglinge, sage ich jetzt mal. Aber ich kann mich erinnern, dass da so viele verhaftet waren und so viele Verfahren stattgefunden hatten vor deutschen Gerichten. Das habe ich im Grunde genommen erst nach 68, wie heißt dieser, von Brünneck hieß der, glaube ich, der ein Frankfurter Jurist, der hatte ein Bändchen über das KPD-Urteil und die Kommunistenverfolgung, die Prozesswellen danach im Detail aufgearbeitet. Und das war ganz informativ. Auf der anderen Seite hattest du immer wieder jetzt nach der DKP-Gründung 1968, wenn du mit den älteren Genossen gesprochen hast, die jetzt von diesen Urteilen betroffen waren und auch eingesessen hatten. Auch Willy Gerns war berühmt dafür. Aber so geht das in die 60er Jahre, geht das jetzt rein. Und wir haben diese beiden, also ich habe die eine Strömung im DGB, das ist jetzt diejenige, die praktisch sozusagen auch in der Praxis, sag mal, der DGB-Vorsitzende Rosenberg, der war da in der Zeit, der hat das auch immer praktisch in seinen großen Reden, also wir haben die schönste Republik, wir haben große Erfolge und wir mit unserer Zusammenarbeit Politik erzielen wir die großen Erfolge. Und da ist es jetzt so, dass in den Gewerkschaften, und das war für uns dann später, als wir dann so doch ein paar Jahre später uns auch mit denen irgendwie bekannt gemacht haben, doch ganz interessant, das war jetzt doch eine Gruppe von Sozialdemokraten, auch in Führung der Gewerkschaften oder in den Betriebsräten, die einerseits vom Alter her noch die Zeit vor 1933 mitgemacht hatten, in der Emigration waren oder im KZ waren. Ich habe Willy Bleicher wäre da so ein ganz, ganz typischer Name. Das waren jetzt die Gruppen von Gewerkschaftern, Sozialdemokraten, linken Sozialdemokraten, die aber mit der Entwicklung der SPD zu Godesberg nicht einverstanden waren oder diese Entwicklung zumindest mit einer gewissen Skepsis betrachtet haben. Und die jetzt sich die Fragen gestellt haben, ja, was heißt denn das für uns, jetzt sage ich mal ganz konkret, als IG Metall, denn die IG Metall war die größte dieser Gewerkschaften und hatte mit Otto Brenner und dem, was um ihn herum war, sozusagen eine typische Konzentration von Kollegen, die also diese historische Erfahrung, die sich als Sozialisten verstanden haben, auch Marxismus anerkannt haben. Die IG Metall hat zumindest auch über starke Betriebsräteverankerungen, die sie ja bis heute hatte, in weiten Bereichen, aber damals natürlich noch stärker in der Eisen- und Stahlindustrie und die Automobilindustrie war ja die sich entwickelnde Industrie da noch in der Zeit, das Konzept vertreten, dass sozusagen erstens gewerkschaftliche Interessensvertretung immer verbunden sein muss mit dem Begriff von Gegenmacht. Dass es keine Illusionen über Sozialpartnerschaft geben darf, die zwar praktiziert wird in vielen Fällen, unvermeidlich in vielen Bereichen, aber das sind keine Illusionen. Dass zweitens der DGB auch weiterhin und die IG Metall in ihrer Programmatik Perspektiven grundsätzlicher Gesellschaftsveränderungen mit, zwar in der Satzung der IG Metall, der Paragraph 2, glaube ich, immer, ich weiß, ob er bis heute gilt, Vergesellschaftung von also hier dieses, ist er enthalten. Und 63 gab es ein neues DGB-Programm und da haben sich natürlich jetzt die sozialpartnerschaftlich orientierten Sozialdemokraten wollten jetzt reinen Tisch machen und alles raushaben. Und da wurde von den linken Kräften im DGB noch dafür gesorgt, dass in der Präambel dann zumindest ein paar Sätze drinstehen, die hier in der Tradition des Münchner Programms. Also die IG Metall hat in dieser Zeit jetzt, sagen wir mal, Willy Bleicher war auch derjenige, der im Bezirk Stuttgart der IG Metall zwei größere Streikaktionen in den 60er Jahren durchgeführt hat. Da ging es um Lohnstreiks, aber das waren Streiks, der Gegenspieler war Hans-Martin Schleyer, die eine hohe politische Bedeutung hatten. Denn einerseits war ja im herrschenden Bewusstsein sowohl der herrschenden Klasse der Republik als auch der herrschenden Gruppen im DGB Streik eher etwas, was der Vergangenheit angehören sollte und kein Kampfmittel der Gegenwart sein konnte, war der Streik jeweils hochpolitisiert. Und mit Aussperrung dann verbunden auch. Der Schleyer hat Aussperrung durchgesetzt. Und Willy Bleicher war derjenige, der in seinen großen Reden dann im klassischen Sinne Klassenkampfreden gehalten hat, indem er gesagt hat, warum wir Arbeiter gegen das Kapital und unsere Macht größer ist, wenn wir zusammenstehen, als die Macht der großen Monopole und so weiter. Also das waren die Streiks. Aber es hat dann auch, und da hat die IG Metall eine wichtige Rolle gespielt in den 60er Jahren, dann wieder gegen den Widerstand der rechten Gewerkschaften, eine Positionierung der Mehrheit im DGB gegeben gegen die geplanten Notstandsgesetze, die ja dann 1968, als die SPD in die Regierung kam, verabschiedet wurden. Die SPD hat es immer gemacht, alles. Aber es gab da also auch mehrere Kongresse, die Georg Leber von der Baugewerkschaft hat versucht, immer die Gewerkschaften jetzt wie die SPD auf die Führung, wir müssen die Notstandsgesetze mitgestalten und dürfen sie nicht frontal ablehnen. Und, aber die Mehrheit der Ablehnung und die Begründungen auch der führenden Köpfe dieser Ablehnung, das waren eben Leute, die auch an die Zeit von 1933 erinnert haben. Nicht? Notstand und Notstand der Demokratie, Ausschaltung demokratischer Grundrechte sozusagen, das kommt mit uns auf keinen Fall in Betracht. Das Besondere an dieser Anti-Notstands-Opposition, da war ich dann selbst auch schon, und wir Mitglieder im SDS, im Sozialistischen Studentenbund waren, das war an sich eine Kampagne, die aus dem SDS heraus sich entwickelt hatte, 64, 65, und die aber dann die Gewerkschaften in großen Kongressen in Frankfurt einbezogen hat, sodass es da zu großen Kundgebungen gekommen ist, wo dann Otto Brenner zusammen mit dem SDS-Vorsitzenden und mit auch Vertretern aus dem Wissen, also Professoren und Journalisten und so weiter. Also das hat eine, das war eine sehr wichtige Bewegung. Und die hat natürlich in die Gewerkschaften auch stark reingewirkt. Es gab große innergewerkschaftliche Diskussionen darüber, über das Demokratieverständnis. Und da hat sich aber jetzt die APO sozusagen im Zusammenhang dieser verschiedenen Bewegungen der 60er Jahre, das waren ja die drei Bewegungen, das war Kampf dem Atomtod, das hat die SPD dann verboten ab 59 und hat den Gewerkschaften gesagt, dürft ihr auch nicht mehr hin. Da hat sich der Ostermarsch draus entwickelt. Ich weiß, ich habe meinen ersten Ostermarsch 61 mitgemacht und dann sah ich war politisch noch gar, ich kam nicht aus einer Arbeiterfamilie, kleinbürgerlich. Da sah ich also viele Menschen, die Arbeiter waren wahrscheinlich. Wir sind nämlich gelaufen von Darmstadt nach Offenbach. Und in jedem Dorf wurden wir empfangen von einem Bürgermeister, SPD, das war ja Hessen-Süd, war ein linker Bezirk, und dem Pfarrer, dem örtlichen Pfarrer, die schon für die DFU damals kandidiert hatten. Und die haben uns immer begrüßt an diesen Orten. In Offenbach wurden wir begrüßt von dem Bürgermeister Heinrich Galm, heißt er Heinrich Georg oder Heinrich Galm, eine ganz, wusste ich damals gar nicht, über das, die Dissertation von Tjaden über die KPO wussten wir dann, dass der Galm eine ganz bedeutende Figur in der KPO gewesen war. Also, da haben sich jetzt aus der Friedensbewegung, Ostermarsch, Anti-Notstandsbewegung und die mehr studentische, das war erst mehr studentische, Anti-Vietnam. Also der Vietnamkrieg hat sich in den 60er Jahren, ja, die immer mehr Intervention von Amerika und so weiter, gesteigert. Und diese drei Bewegungen haben aber alle schon auch, vor allem in der Gewerkschaftsjugend, jetzt die kritischen Köpfe in der Gewerkschaftsjugend, und auch sozusagen Tolerierung von Seiten der Führung, also in der IG Metall, aber auch der IG Druckenpapier, also der IG Druckenpapier, auch in der ÖT, also das ging jetzt mal nicht nur die IG Metall, sondern auch in der ÖTV, die gab es, das war die große Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes mit Heinz Klunker da an der Spitze, aber da waren auch in weiten Bereichen, die jetzt auch immer diese Aktionen und diese jeweils mit unterstützt haben. Und ich denke, dass da in dieser Zeit dann ein paar Weichenstellungen vorgenommen wurden, die dann in den 70er Jahren dazu geführt haben, dass wir jetzt praktisch eine Veränderung dieser großen Konstellation, die ich jetzt vorher beschrieben habe, die sich herausbildet für die Nachkriegsgeschichte, hatte ich ja gesagt, einerseits Kalter Krieg, die Block, und zweitens Golden Age of Capitalism, also Wirtschaftswunder. Ab Ende der 60er Jahre verändern sich diese beiden Determinanten dieser Rahmenbedingungen. Leicht, nur leicht, nicht fundamental. Aber sie verändern sich dahingehend, dass erstens das Golden Age langsam zu Ende geht. 1967 gibt es die erste kleine Wirtschaftskrise in der Bundesrepublik Deutschland. Ernst Mondel hat ein Bändchen damals geschrieben, das, was ja auch zu Tausenden verkauft wurde, auch übrigens in der Gewerkschaftsjugend. Die Wirtschaftskrise. Und das ist wieder, da wurde über Kapitalismus plötzlich wieder geredet. Ah, Kapitalismus hat was mit Krisen zu tun. Dann das Zweite, die Entspannungspolitik. Also das war ja dann Willy Brandt, Ostpolitik. Die wurde zum zentralen Thema auch der innenpolitischen Auseinandersetzung. Und da ist man gewissermaßen auch rausgekommen aus diesen starren Fronten. Wobei ich jetzt auch in meiner Lektüre, das ist aber nur eine Nebenbemerkung über die Amerikaner, dieser Eisenhower, der Präsident, Republikaner, General, ne, der Weltkriegsgeneral, der hat erlaubt, dass die den Castro umbringen wollen, von der CIA und in Guatemala einen Umsturz gemacht haben und in Indien den Mossadegh da weggeputscht haben, alles hat er alles. Aber der hat dann, je älter, länger er wurde, bis 60 war er ja am Amt, hat er irgendwie gesagt, dass mit diesen Atomwaffen und dieser Atomrüstung, das sei irgendwie ganz grauenhaft und er müsse irgendwie mit den Russen zu irgendeiner Art von Peace kommen, hat er ständig wohl dann irgendwie geredet. Das finde ich insofern ganz bemerkenswert, weil dann in den 60er und 70er Jahren diese Ansätze, die es da gegeben hat, von höchster Ebene, sich dann doch stärker in der Veränderung der politischen Kräfteverhältnisse, auch in dem Umgang mit der Frage Blockkonfrontation, Entspannung, Friedenspolitik und so weiter, bis zum Ende der 70er Jahre durchgesetzt haben. Also wir haben jetzt eine Veränderung in der Entwicklung in der Bundesrepublik, aber auch weltweit. Ich sage es jetzt mal etwas verkürzt, vom Ende der 60er Jahre bis in die Mitte der 70er Jahre eine Linksverschiebung. Also wenn ich von frühe 50er Jahre rechts, geht es knallhart nach rechts. Jetzt erleben wir eine Linksverschiebung. Also wir beide, dass wir Professoren geworden sind, 72, 73, hing damit zusammen, ob das ein Glück war oder nicht, was, muss jeder für sich selbst klären. Aber was jetzt die oberflächlichen Ereignisse dieser Linksverschiebung? 68. Das hatte jetzt erstmal mit Gewerkschaften oder Arbeiterklasse und Arbeiterbewegung relativ wenig zu tun, obwohl in Frankreich, wo das anfing, natürlich ein sechswöchiger Generalstreik war und de Gaulle schon zu seinen Generalen gefahren ist, ob er jetzt Militär einsetzen muss, um die Revolution zu verhindern. Es purzelten die Diktaturen in Europa im Ergebnis von Massenstreiks von Arbeitern und Studenten in Griechenland, in Portugal und in Spanien Anfang der 70er Jahre. In Vietnam hat der Viet Cong oder die Viet Minh gewonnen. Die Amis haben verloren. Anfang der 70er Jahre war Chile, Allende, mit Pinochet dann natürlich, aber große Diskussionen ausgelöst. Unsere jungen Leute haben alle Revolutionstourismus gemacht und sind ständig nach Portugal gefahren und wollten da irgendwie. Im Audimax war eine Veranstaltung mit überfüllten Audimax. Ein Sprecher, der, so habe ich das in Erinnerung, ein hoher Offizier der Marine Portugals, saß da mit Blue Jeans und so einem Polohemdchen und hat richtige revolutionäre Reden gehalten. Haben sie alle geguckt, was sozusagen da überhaupt möglich ist. Dazwischen gab es immer wieder Rückschläge, weil zum Beispiel 68 in Prag es auch eine solche Bewegung gegeben hat, aber das lag nun hinter der Mauer sozusagen Prag und die Sowjets haben interveniert, um das zu unterdrücken. In Polen gab es zur gleichen Zeit auch sozusagen auch von den Hochschulen ausgehende Bewegungen, die sich in dieses 68er eingefügt haben. Aber was jetzt die Gewerkschaften betrifft, so stellen wir einerseits eine erhöhte Streiktätigkeit fest. Völlig überraschend für die Bundesrepublik kommt es 1969 im September zu einer spontanen Streikwelle von Septemberstreiks. Die beginnen im Bergbau und die waren auf ihre Weise hochpolitisch, denn die SPD hatte in der Regierung mit ihrem Wirtschaftsminister Schiller, an den jetzt der Scholz wieder erinnert hat, als er sagte, Zeitenwende, wir müssen alle zusammenstehen, die konzertierte Aktion hatte der gemacht, wo Arbeitgeber und Gewerkschaften auf Regierungsebene zusammenkamen, um über die Lohnentwicklung zu reden und festlegen, wie sich die Löhne entwickeln dürfen. Und gegen diese konzertierte Aktion und die Festlegung, die darauf folgenden Tarifabschlüsse, hat es plötzlich, die Gewerkschaften haben es mit unterschrieben, auch die IG Metall, und dann gab es plötzlich, im Bergbau fing es an, im Ruhrgebiet, und hat sich dann blitzartig ausgeweitet, in die Eisenstahlindustrie. Hösch hat dann eine ganz wichtige Rolle gespielt. Fast alle Bilder von Arbeitern, die die DKP in der UZ immer hatte, war immer einer vom Hösch mit dem Helm drauf. Ja. Bis mal Wittig Rossmann gesagt hat, wir müssen langsam auch zur Kenntnis nehmen, dass es in der Bundesrepublik Deutschland mehr Krankenschwestern als Stahlarbeiter gibt. Ja. Aber das ist schon ein neues Thema. Aber wie gesagt, es hat sich eine spontane Streikwelle ausgebildet. Und es haben dann, weil Anfang der 70er Jahre infolge der sogenannten Erdölkrise, also infolge des Krieges im Nahen Osten, die ölproduzierenden Staaten die Ölpreise stark erhöht haben, kam es zu starken Preissteigerungen, vor allem natürlich im Benzin. Und da haben jetzt Tarifverhandlungen, also eine starke inflationäre Tendenz, das ist ja auch wieder eine gewisse parallele Entwicklung, aber die war viel deutlicher. Und die Tarifverhandlungen blieben hinterher, das heißt, es gab spontane Streikwellen. Aber Heinz Klunker hat dann für seine Gewerkschaft ÖTV eine, die SPD hat wohl gebettelt, er möge nicht zweistellig sein in der Forderung, also nicht über 10% gehen. Und sie haben dann, glaube ich, 14% gefordert, also inklusive Inflationsausgleich, und sind dann auch in den Streik reingegangen. Und ein Autor, den Georg und ich beide zwar politisch verachten, aber in manchen Texten schätzen, Arnulf Baring, hat dann in einem Buch da über die großen Wechsel, die Krise, Rücktritt von Brandt, Übergang zu Schmidt geschrieben, dass Heinz Kluncker Willy Brandt gestürzt hat, weil die SPD gesagt, der Brandt war nicht fähig, als Bundeskanzler sich gegen den Kluncker durchzusetzen. Und das hat ihn disqualifiziert gewissermaßen. Wie dem auch sei, es kam zu heftigen Auseinandersetzungen im Lohnbereich, aber gleichzeitig waren die Gewerkschaften auch eingebunden in die von der Brandt-Scheel-Regierung angestoßenen großen Reformdebatten. Also die, wir jetzt im Bildungsbereich haben da natürlich als Erste, ging es um die Frage von Bildungsreform. Die hatten natürlich alle wir haben klassenpolitisch argumentiert, warum nur 3% Arbeiterkinder an den Hochschulen studieren. Aber es war die herrschende Klasse dieses Landes, wusste auch, sie brauchen Bildungsreformen, weil du in der modernen Welt nicht Weltmarktführer sein kannst, um dich sozusagen auf deine intellektuelle Elite, auf Verbindungsstudenten, die sich also stolz sind auf ihre Narben, die sie sich im Fechten holen und ansonsten nur Bier saufen, die kannst du nicht gebrauchen. Also so in diesen, für die Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene brauchst du mehr und du musst mehr Leute ausbilden. Das war eine weltweite Tendenz übrigens in der damaligen Zeit. Der Eric Hobsbawm hat das in seinem Buch über das 20. Jahrhundert, ein eigenes Kapitel über die Bildungsrevolution, die am Ende, im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts überall eingesetzt hat, mit einer gewaltigen Steigerung der Leute, die an den Hochschulen studieren und so weiter. Aber die ganzen Bildungsreformen waren natürlich auch politische Diskussionen. Die Gewerkschaften und vor allem die Gewerkschaftsjugend war in diesen Auseinandersetzungen, denn es gab auch noch um die Berufsausbildung eine große Auseinandersetzung, wo die Gewerkschaftsjugend in harten Kämpfen und auch also Streiksbewegungen stand. Das war jetzt eine hohe Politisierung und es kam etwas hinzu, was auch noch sehr wichtig war, das war die Bildungsarbeit der Gewerkschaften. Die machen ja traditionell Bildungsarbeiten, haben eigene Schulen und so weiter. Aber diese Veränderungen jetzt in der Politik und der Gesellschaft haben dazu geführt, erstens, der Otto Brenner hat in den frühen 60er Jahren als Antwort auf Godesberg gesagt, wir müssen eine eigene Bildungsarbeit machen, in der auch Marxismus vorkommt. Und der Entschluss, Sprockhövel zu machen, als riesiges Bildungszentrum der IG Metall in den 60er Jahren. Heinz Dürbeck war im Vorstand der IG Metall für die Bildungsarbeit mit zuständig. Und Heinz Dürbeck kam aus einer kommunistischen Familie in Hannover, war jemanden, der also diese sozusagen Klassenorientierung in seinem Handeln, auch was die Bildung betraf, also immer im Mittelpunkt hatte. Das war jetzt eine Reaktion, wir müssen, wenn die SPD immer weiter nach rechts geht, müssen wir unsere eigenen Betriebsräte und ehrenamtlichen, hauptamtlichen Funktionäre, müssen wir bilden, ausbilden, und zwar mit einem gesellschaftskritischen Grundwissen. Und mit sozusagen, und diese Bildungsarbeit, und da gehört jetzt unser Buch auch mit rein, 77, die hat natürlich dazu geführt, so wie die CDU die Bildungsreform von dem Friedeburg angegriffen hat, das ist der Untergang des Abendlandes, wurde jetzt die Bildungsarbeit in den Gewerkschaften, die wurde jetzt als kommunistische Unterwanderung zu einer großen Kampagne. Unser Buch spielte dabei eine Rolle, aber nicht so eine zentrale Rolle. Viel wichtiger war dann, dass ein Zusammenhang hergestellt wurde zwischen unserem Buch und der Rolle der SDRJ in der Gewerkschaftsjugend. Denn die SDRJ hat in der Gewerkschaftsjugend zu dieser Zeit in den 70er Jahren starken Einfluss gewonnen und hat auch schon eine Reihe von Kongressen der Gewerkschaftsjugend, hat sie Resolutionen durchgekriegt. Das waren alles Leute, die jetzt uns unterstützt haben, immer in der Auseinandersetzung, und wenn wir jetzt angegriffen wurden, wegen der kommunistischen Subversion. Aber die Verknüpfung jetzt mit Unterwanderung, die bezog sich natürlich im Wesentlichen auf die Angst darauf, dass die in der SPD und der Herbert Wehner, der ja noch lebte, registriert haben. Da brach ihnen plötzlich etwas weg in den 70er Jahren, was sie bisher als selbstverständliches sozialdemokratisches Potenzial angesehen haben, nämlich die Unterstützung vor allem im Jugendbereich bei den Gewerkschaften. Und deswegen haben die da versucht, die Notbremse zu ziehen und haben dann praktisch. Aber diese Energie, die jetzt in den 70er Jahren, ich muss jetzt den Bogen zum Schluss kriegen, genau. Ja, die in den 70er Jahren deutlich geworden ist, die hat, es war immer meine These, sich auch noch fortgesetzt in die frühen 80er Jahre. Und zwar in der Verbindung von einer starken Friedensbewegung, die am Ende der 70er Jahre entstanden ist, Krefelder Appell, 300.000 in Bonn auf der einen Seite, und die 84er Streiks um die 35-Stunden-Woche. Ich habe immer gesagt, das waren die Streiks der Bildungsarbeiter der IG Metall. Also, und zwar nicht, also in dem Sinne, dass viele von denen, die in 70er Jahren in Sprockhövel Lehrer waren, 84 Hauptamtliche waren, in Baden-Württemberg oder in anderen Bezirken der IG Metall, jetzt in der Vorbereitung, Durchführung und des Streiks. Und da deutete sich ja schon was zweierlei Neues an, 84, was jetzt für die weitere Entwicklung wichtig ist. In den 84er Streiks um die 35-Stunden-Woche hat ja das Thema Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich, das jetzt auch wieder ein bisschen aktuell wird, eine Rolle gespielt. Insofern, als gesagt wurde, ja, was machst du denn, wenn immer mehr Arbeitskraft freigesetzt wird aufgrund technologischer Entwicklungen oder aufgrund von nachlassender Konjunktur? Und da haben die Gewerkschaften die Antwort für die Arbeitgeber oder für die kapitalistische Logik, also steigende Arbeitslosigkeit oder Abwandern in den prekären Dienstleistungssektor. Und da war eine Antwort von den Gewerkschaften Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Und das führte ja zu einer ganz harten, auch nicht nur ökonomischen, sondern politischen Auseinandersetzung mit den Konservativen, die ja inzwischen seit 82 wieder mit Helmut Kohl an der Macht waren, mit der FDP zusammen. Und insofern ist das jetzt eine Zeit, das ist wieder eine Übergangszeit mit diesem Übergang von den 70er in die 80er Jahre, in der sich eine neue Konstellation abzeichnet, die ich jetzt mal verkürzt oder die verkürzt so genannt wird, Übergang zur neoliberalen Hegemonie. Also dass jetzt auf einmal die progressiven Ansätze, die es in den 70er Jahren gegeben hatten, auch mit den kommunistischen Parteien, die Italiener machen da ihre wie hat der Berlusconi, sah schon, das stimmt, Berling, wer heißt der? Also die historischen Kompromisse, die kommunistischen Parteien sind stärker geworden in Italien. Das gibt alles im Übergang zu den 80er Jahren. Und dann haben wir mit Ronald Reagan und Frau Thatcher, die beiden ersten großen Figuren, die dann schon programmatisch vorgeben, gegen Gewerkschaftsmacht, gegen die Linke, gegen Staat. Der Markt muss alles regeln, der Staat muss zurückgenommen werden, das ist die Zentralbotschaft. Und sie sind auch dazu bereit, repressive Mittel anzuwenden, weil sie es auch immer im Kontext jetzt großer globaler Machtverhältnisse gesehen haben. Und jetzt in diesem Übergang in die 80er Jahre verlaufen jetzt bestimmte Prozesse zusammen, die wir damals, als wir selbst Teilnehmer dieser Entwicklung waren, überhaupt oft nie richtig begriffen haben. Es findet eine dramatische Veränderung und eine Schwächung sozusagen der traditionellen Linken in der europäischen Geschichte, also in der westeuropäischen, muss man dazu sagen, Geschichte statt. Also auf der einen Seite vollendet sich dann die innere Krise des realen Sozialismus bis zur Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 und zum Zusammenbruch der DDR. Und auf der anderen Seite mit dieser neoliberalen Hegemonie ist verbunden sozusagen der Niedergang der politischen Organisationen der Europäischen Arbeiterbewegung, sozialdemokratisch-kommunistischen Parteien und gleichzeitig ein Niedergang der Gewerkschaften, der dann erst 20, 30 Jahre später bilanziert wird, wenn du nur so ein paar Indikatoren nimmst wie Mitgliederzahlen, Tarifbindung, Zahl der gewählten Betriebsräte und so weiter und stellst du dann überall fest, in den letzten 30 Jahren hat das überall stark abgenommen. Das ist dann der Übergang in eine ganz neue Periode, wo man auch viel von Neugründung sprechen muss und nicht einfach an Alter anknüpft, obwohl natürlich auch organisatorische Veränderungen dann stattfinden bis zum Jahr 2000. Das wirst du sicher was dazu sagen. Aber das ist dann schon der Übergang in eine neue Etappe. Ob wir dann, das wäre, ja, wäre eine Aufgabe für eine große Debatte, also diese neoliberale Hegemonie, sagt man oft, letztes Viertel des 20. Jahrhunderts, aber ich sage dann immer ab 2010, die große Finanz- und Wirtschaftskrise, da beginnt der Niedergang sozusagen in einem langen Zyklus der neoliberalen Hegemonie, der sich jetzt verdichtet, gewissermaßen da in einer 10-jährigen Konstellation, Polykrise oder wie immer das heißt. Und aber das ist natürlich ein ganz eigenes Thema und du sagst sicher auch noch was dazu, in dem sich dann auch viele für die Gewerkschaftsanalyse und für die Rolle der Linken in den Gewerkschaften viele neue Fragen und neue Herausforderungen stellen. So, vielen Dank, Frank. Da haben wir großen Einblick in diese Phase bekommen. Ja, Frank, vielen Dank für den Abriss von 45 bis 1990. War ja auch viel los von Anfang der überhaupt erstmal Konstituierung, der Fragen dann der Wiederbewaffnung, dann am Ende auch der Neoliberalismus und wie die Gewerkschaften sich dann dazu verhalten haben. 1990 ist jetzt eine Marke, wo wir wechseln zum Ulf Immelt, denn da ist ja erstmal was Entscheidendes passiert. Gorbatschow, Perestroika. Auch dazu hatten wir gerade zum Ende der Sowjetunion eine schöne Folge gemacht mit dem Reinhard Lauterbach. Da sind wir dann auch 1990 geendet. Aber Ulf, was hat das denn jetzt für die deutschen Gewerkschaften bedeutet, dass der auch aus der Sicht unsichtbare Verhandlungspartner vom Tisch verschwunden ist? Ja, das ist einfach so in dem Moment, wo sich, hat der Frank und auch der Schorsch ja auch bezeichnet, also Gewerkschaften agieren ja nicht im luftleeren Raum, sondern Gewerkschaften agieren natürlich auch im Rahmen einer politischen Weltlage. Ne? Und die Rahmenbedingungen haben sich nun mal massiv verändert mit dem Ende der sozialistischen Staaten, mit dem Ende der Sowjetunion und vor allen Dingen auch mit dem Ende der DDR, was ja im Prinzip immer so was wie eine Systemkonkurrenz auch innerhalb eines ehemaligen gemeinsamen Landes war, wo im Prinzip zwei Staaten auf verschiedene Weise versuchen, ihre Ökonomie und ihre Gesellschaft aufzubauen. Also entweder wie in der Bundesrepublik auf einer kapitalistischen Ebene oder wie in der DDR eben mit dem Versuch, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Und in dem Moment, wo da eine Konkurrenz da ist, ist natürlich auch eine kapitalistische Gesellschaft, eine Regierung in der Bundesrepublik, egal unter welchen Regierungsbedingungen, immer dazu gezwungen, auch bestimmte Kompromisse einzugehen. Also sie können jetzt nicht einfach die Arbeiter verhungern lassen, um es mal platt zu sagen, sondern sie müssen einfach gewisse soziale Standards erstmal aufrechtzuerhalten. Und die Anzahl der sozialen Standards oder auch von demokratischen Rechten hat auch immer was mit politischen Kräfteverhältnissen zu tun. Und wenn jetzt halt eine Seite völlig wegfällt, ist es einfach nicht mehr notwendig, ganz bestimmte politische Rahmenbedingungen aufrechtzuerhalten. Auch vor dem Hintergrund jetzt, Frank hat von dem neoliberalen Zeitalter gesprochen, also neoliberale Hegemonie, die Ende der 70er in Großbritannien, 80 dann mit Ronald Reagan in den USA massiv wurden, natürlich auch nach dem Putsch in Chile 73, wo gerade in Großbritannien die Arbeitskämpfe damit verbunden waren, dass auch Hunderte von Kolleginnen und Kollegen auch verhaftet wurden. Es gab Tote bei den Auseinandersetzungen, bei den Bergarbeiterstreiks. Hat man zumindest in der Bundesrepublik trotz alles Rollbacks, den es dann auch mit der sogenannten moralischen Wende unter Helmut Kohl gegeben hat, wurden trotzdem noch gewisse Standards aufrechtzuerhalten und viele Sachen von dem, was sich halt in Großbritannien oder in den USA stattgefunden hat, hat zeitversetzt stattgefunden. Was es schon gegeben hatte, war natürlich in den 80er Jahren eben Ansätze von, also massive Deindustrialisierung. Das heißt, sowohl im Bergbau als auch in der Stahlindustrie, als auch bei Webereien und so weiter. Das heißt, dort gab es massiven Stellenabbau. Zentrales Beispiel ist wahrscheinlich dann Rheinhausen, also der letzte Höhepunkt, ja, 88 war es dann, mit dem Ende der Kämpfe dort, wurde im Prinzip so dieser erste Schritt der Deindustrialisierung abgeschlossen, wenn man so will. Ne? Dann 1989 de facto mit der Maueröffnung und dann 1990 Ende der DDR hat es natürlich auch bedeutet, dass, wenn es darum ging, Tarifauseinandersetzungen zu führen, eben die DDR war halt nicht mehr der heimliche oder unsichtbare dritte Verhandlungspartner am Tisch, wo dann eben bestimmte Sachen durchgesetzt worden sind. Die Frage von Frauenrechten, die Frage von Arbeitszeiten und so weiter oder auch von anderen Möglichkeiten, auch dass Arbeiter, die Aufstiegschancen hatten, wie man das in den 70er Jahren dann plötzlich auch in der Bundesrepublik hatte. Was in der DDR relativ normal war, wurde dann halt erst in der Bundesrepublik relativ spät und ja umgesetzt. Und dann mit dem Ende der Systemkonkurrenz gab es natürlich auch den entsprechenden Rollback. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, was ist denn eigentlich in diesem Beitrittsgebiet, also sprich in der ehemaligen DDR passiert. Das heißt, man hat im Prinzip zwar einen Staat, aber man hat in diesem Staat eine Sonderwirtschaftszone. Also eine Sonderwirtschaftszone Ost, die sich dadurch auszeichnet, dass dort eben länger gearbeitet wird, dass die Arbeitszeiten länger sind, dass die Löhne deutlich niedriger sind, dass die Tarifbindung deutlich niedriger ist, dass Mitbestimmung eine deutlich geringere Rolle spielt und zum anderen, dass eine ganze Volkswirtschaft, die immerhin die achtgrößte der Welt war, abgewickelt worden ist. Das heißt, viele Großbetriebe existieren nicht mehr. Es gibt eine Massenarbeitslosigkeit. Die Bevölkerung in der DDR reduziert sich innerhalb kürzester Zeit von 25 Millionen auf 20 Millionen aufgrund von einer großen Abwanderung in den Westen, aber auch teilweise dadurch, dass im Prinzip auch die Geburten massiv zurückgegangen sind. Also das heißt, finden im Prinzip ja auch eine nachholende Deindustrialisierung, eine Abwicklung von der Volkswirtschaft statt. Ein bekanntes Beispiel ist halt Bischofferode in Thüringen, wo dann Hungerstreiks von Bergleuten stattgefunden haben, um ihre Arbeitsplätze zu retten. Der Arbeitskampf ist beendet worden, also ist gescheitert. Der Frank sprach vorhin davon, dass ja die 35-Stunden-Woche eingeführt worden ist im Westen, wobei die Wirkung der 35-Stunden-Woche ja erst 94 im Westen eben umgesetzt worden ist. Also das war ja die Ergebnisse der Verhandlungen, war das ja ein schrittweiser Weg dorthin. Also bis zumindest für alle tarifgebundenen Betriebe mit allen Ausnahmeregelungen, die dort auch verhandelt worden sind, ist die Umsetzung erst 94 erfolgt. Es gab im Osten einen großen Streik der IG Metall, auch um die 35-Stunden-Woche. Dieser Streik ist gescheitert, hat meines Erachtens auch viel mit inneren Auseinandersetzungen damit zu tun, auch in der Frage, wer wird neuer Vorsitzender IG Metall. Und Peters, der ja eher für einen linken Weg gestanden hat, wurde es dann nicht oder nicht wieder, weil eben auch dieser Streik gescheitert ist. Ich versuche das jetzt mal sehr diplomatisch auszudrücken, was da passiert ist. Und den hat man zum Schalter gebracht, ja. Ja, und man hat eben dort im Osten halt einen Niedriglohnsektor. Also bis in die 2000er Jahre hinein, bis 2010 oder so gab es noch, wenn man nach Thüringen gab, wurde wirklich in Thüringen von der Landesregierung damit geworben, also zumindest bis zur CDU-Zeiten, Standortfaktor Niedriglohnland Thüringen. Damit wurde offiziell geworben von der Landesregierung. Das heißt, man hat dort im Prinzip einen Niedriglohnsektor geschaffen, der natürlich auch Auswirkungen letztendlich auch wieder auf den Westen hatte. Ne? Wenn man im Osten halt diese Sonderwirtschaftszone hat, hat das natürlich massive Auswirkungen auf den Westen wiederum. Gleichzeitig hat halt mit der neoliberalen Hegemonie hat sich auch das Bild von Gewerkschaften verwandelt. Ne? Also das positive Bild der Gewerkschaften, wir stehen für Demokratie, wir stehen für sozialen Fortschritt. Daraus wurde dann gemacht die Dinosaurier in den 90er Jahren, der Sargnagel der deutschen Wirtschaft. Das waren ja die Slogans, mit denen man da zu kämpfen hatte. Ne? Und in der Kombination zwischen diesem Imageverlust, ne, der natürlich durch entsprechende Denkfabriken natürlich auch geschaffen worden ist, plus der Deindustrialisierung gab es auch einen massiven Mitgliederrückgang. Also von den ehemaligen 10 Millionen, 11 Millionen Mitgliedern, die die DGB-Gewerkschaften hatten, blieben dann ungefähr 6 Millionen übrig. Also das waren vor allen Dingen die 90er Jahre. Ulf, was hat denn konkret die Treuhand für die DDR bzw. die gewerkschaftliche Organisation in der DDR bedeutet? Ja, die Treuhand war nun mal die Organisation, die eingesetzt worden ist. Also eigentlich ja noch von der Motorregierung eingesetzt worden ist, wo es eigentlich um eine Umgestaltung gehen sollte, um eine Transformation stattfinden zu lassen. Aber aus der Treuhand hat sich halt sehr schnell eine Institution entwickelt, die letztendlich diese ganze Abwicklung organisiert hat, die Deindustrialisierung durchgeführt hatte. Und für mich war immer kennzeichnend vor allem das Wegfallen vom Realsozialismus bzw. konkret der DDR in Deutschland eine recht aggressive Privatisierungspolitik unter Helmut Kohl in den 90ern im Gesundheitsbereich. Also die Privatisierung von Krankenhäusern war vor den 90ern kein Thema. Naja, das wäre jetzt genau der Punkt, der jetzt eben dann auch noch reinspielt. Also sprich, das, was ich beschrieben habe mit der neoliberalen Hegemonie, also das findet man dann in verschiedensten Bereichen, ne? Was dann bis in die 2000er hineingeht. Ne? Also die Privatisierung von Krankenhäusern, die wobei das erst in 2000er Jahren stattgefunden hat, ohne Koch, aber auch die Privatisierung von Staatsunternehmen, die stattgefunden hat, also oder Teilprivatisierung, also die Frage von Telekom, die Frage von der Post, die Frage der Bahn. Das sind alles Dinge, die halt in den 90er Jahren stattgefunden hat. Ne? Und Ende der 1990er Jahre gibt es dann aber auch schon so die ersten Überlegungen, was da gerade passiert ist, vielleicht ein Schritt, der zu weit geht. Ne? Und von Seiten des DGBs gab es dann vor der Bundestagswahl 98 auch massive Demonstrationen für einen Politikwechsel, wo dann zehntausende Leute auf der Straße waren, weil man eben diese Form der absoluten neoliberalen Hegemonie nicht haben wollte. Ergebnis war dann der Regierungswechsel von Kohl zu Schröder-Fischer 98. Aber das Ergebnis war dann nicht unbedingt, dass jetzt der Neoliberalismus aufgehört hat, sondern es hat eher dazu geführt, dass der Neoliberalismus sich sogar sehr viel stärker noch in die SPD hinein gewirkt hatte, wo man ja vorher eher so keynesianische Wirtschaftsvorstellungen hatte, auch mehrheitlich. Ne? Also die Frage, welche Rolle spielt der Staat, Intervention, also antizyklisch zu agieren. Stattdessen war da eher die Rede jetzt von der deutschen Wirtschaft, der kranke Mann und um diesen Kranken und deshalb braucht es jetzt Reformen. Ne? Und das Ergebnis war dann eben Agendapolitik. Vielleicht noch zur Friedensfrage, weil wir gerade Ende der 90er Jahre sind. Ich lese heute häufiger in den Zeitungen, der erste europäische Krieg würde gegenwärtig passieren. Jetzt hat aber die von dir genannte, also diese Katastrophenregierung Fischer-Schröder, ja in Jugoslawien sehr wohl militärisch interveniert. Wie haben sich die Gewerkschaften in der Friedensfrage positioniert um die Jahrtausendwende? Die Gewerkschaften waren an der Stelle sehr still. Aber das waren sie nicht nur da, deshalb würde ich jetzt nochmal zurück zur Agenda, weil das zusammengehört. Ja. Also man kann diese beiden Dinge nicht auseinander. Ich habe jetzt chronologisch bewusst eben diese Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik vor die Kriegsfrage gestellt, aber die gehören natürlich zusammen. Ne? Also was dort passiert ist im Rahmen der Agenda-Politik war, da galt dann der Satz, Soziales, was Arbeit schafft, egal was für eine Arbeit. Da hat es keine Rolle gespielt, ob man von der Arbeit leben konnte, ob die Arbeit gesund ist, ob man irgendwie die Rente erreicht oder sonst was, sondern es im Prinzip galt Hauptsache Arbeit. Es wurde ein neues Sozialgesetzbuch geschaffen, das SGB II. Das heißt, aus der ehemaligen Arbeitslosenversicherung, die mal für fast 3 Jahre für die Versicherten galt, wurde auf 1 Jahr reduziert. Anschließend gab es eben Hartz IV, also sprich eben SGB II-Gelder. Und mit dem Ergebnis, jede Arbeit muss angenommen werden. Gleichzeitig wurde die Leiharbeit liberalisiert. Wir hatten in den späten 90ern gab es ungefähr 300.000 Leiharbeiter. Die Zahl ist dann hochgeschossen auf über 1 Million. Es gab neue Optionen für Werksverträge. Minijobs wurden eingeführt. Das lief alles so ein bisschen so unter dem Schirm, obwohl Minijobs eigentlich so die zentrale, mit eine der größten Ursachen dafür waren, dass man arm trotz Arbeit war. Es gab gab zwischenzeitlich bis zu 7 Millionen Minijobs und der Niedriglohnsektor hat dann irgendwo bei 20% gesteckt. Und das war das, was im Inneren passiert ist, nach außen. Du hast es gerade angesprochen, ne, der erste Krieg, der in Europa stattgefunden, nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa stattgefunden hat, wenn man jetzt auf den Bürgerkrieg zum Beispiel jetzt in Griechenland jetzt den man außen vor lässt oder andere Konflikte, aber hat Deutschland dort zum ersten Mal wieder Krieg geführt. Also man hat zum dritten Mal Belgrad bombardiert. Es wurden Chemiefabriken angegriffen, es wurden Flüchtlingstracks angegriffen, es wurde mit Uranmunition geschossen. Und man hat das alles unter dem Mantel der Demokratie und der Menschenrechte. Aber darum ging es ja immer bei Kriegen. Ne? Also niemals um die Frage von wirtschaftlichen Interessen oder geostrategischen Interessen. Und ja, die Rolle der Gewerkschaft, dort war man eigentlich sehr ruhig dazu. Ne? Also dann hat man sich, von Gewerkschaftsseite war da kein großer Protest zu erleben, es gab keine Massendemonstrationen. Gut, die Massendemonstration ist auch immer so eine Sache. Massendemonstration finden nicht dadurch statt, dass jetzt die Gewerkschaftsführung auf den Knopf drückt und dann 500.000 Leute auf der Straße stehen, sondern es hat natürlich auch insgesamt was mit den politischen Rahmenbedingungen zu tun, in denen man agiert. Also eine Hegemonie findet einfach statt. Ne? Also wenn eine Mehrheit sagt, der böse Milosevic, und das ist richtig, dass dort Krieg geführt wird, dann ist es natürlich auch für eine Organisation der Arbeiterbewegung oder der Gewerkschaftsbewegung schwierig zu sagen, wir demonstrieren jetzt dagegen. Natürlich ist es sinnvoll, an der Stelle klare Positionen zu beziehen, Ursachen zu benennen und den Zusammenhang zu erklären, auch zwischen dem Sozialabbau im Innern und der Aggressivität nach außen, weil das war ja die erste Möglichkeit, als auch mit dem Ende der Systemkonkurrenz, dass Westdeutschland oder die BRD wieder in der Lage war, auch wieder Kriege zu führen. Und es war ja dann nicht der einzige Krieg, der geführt worden ist. Es ging dann später weiter. Gut, bei einem einen Irakkrieg hat man sich rausgehalten, zumindest offiziell. Gut, es gab Überflugsrecht, aber dann in Afghanistan, Interventionen in verschiedenen Ländern der Welt. Und das war ja eine Sache, die ja ideologisch auch schon in den 90er Jahren vorbereitet worden ist, nämlich in der Frage von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Zuerst mit Blauhelm, dann erhaltene Maßnahmen, dann friedensschaffende Maßnahmen, also im Prinzip so eine Salami-Taktik, wo sich eine bundesdeutsche Bevölkerung wieder dran gewöhnt, oder eine gesamtdeutsche deutsche Bevölkerung sich wieder dran gewöhnt hat, dass Deutschland wieder Krieg führt. Was dazugekommen ist, war natürlich auch, das war dann zwar erst in der Großen Koalition, die Rente mit 67, als zentraler Punkt, also dann, was eben an Umverteilungspolitik stattgefunden hat, auch schon in den 2000, gerade in den 2000er Jahren, wir haben das mal vom DGB-Institut ausrechnen lassen, durch die ganzen Steuerreformen wurden dort Konzerne und die großen Unternehmen jährlich um 50 Milliarden Euro Steuern geschont. Das heißt, das war jetzt nicht nur Rot-Grün, das war auch die Große Koalition, das war Schwarz-Gelb, also das waren die verschiedensten, also man hat das einfach mal ausgerechnet, die Folgen von den verschiedenen Steuerreformen. Ne? Und gleichzeitig wurden eben natürlich auch die Rente eben auf 48% reduziert, die Kürzungen bei der Frage von Erwerbsminderungsrenten, also in dem ganzen Sozialbereich wurde halt massiv zusammengekürzt. Und noch ein entscheidender Punkt war natürlich 2009 die Einführung der Schuldenbremse in die Verfassung, mit dem letztendlich die ganze neoliberale Politik letztendlich nicht nur als alternativlos dargestellt worden ist, dieser Satz stammt ja von Maggie Thatcher, sondern sie hatte Verfassungsrang. Und damit wurde gesagt, wir können den Sozialstaat in dieser Form gar nicht aufrechterhalten, das widerspricht der Verfassung. Und unter diesen Bedingungen wurde dann eben munter weiter privatisiert. Wurden Umverteilungen hat dort stattgefunden, wurden weitere Kürzungen durchgeführt. Es gab dann so einen Crash, würde ich mal sagen, so 2009 mit der Bankenkrise, also wo zum ersten Mal wieder überhaupt über die Frage von Kapitalismus und Kapitalismuskritik nachgedacht worden ist. Auch mit der Staatsschuldenkrise dann in Griechenland und so weiter, wo man dann auch einen anderen Weg versucht hat einzuschlagen. Woran der letztendlich gescheitert ist, das ist eine Debatte für sich. Es hat einfach, man wurde zum Beispiel zumindest jetzt wieder in Ansätzen mal wieder über Alternativen nachgedacht und dass Kapitalismus per se doch nicht so das Dollste auf der Welt ist. Weltpolitisch hat sich natürlich sehr viel vertan durch die Entstehung der BRIC-Staaten, dadurch, dass die Entwicklung, was sich zum Beispiel in der Volksrepublik China getan hat, was unter der Lula-Regierung in Brasilien passiert ist, die Veränderungen auch in Südafrika, die zwar eher auf der politischen und weniger auf der ökonomischen Ebene stattgefunden haben, aber es gab an verschiedensten Stellen eben Veränderungen, die stattgefunden haben. Ja, wie schon gesagt, das Experiment in Griechenland gab es, hier und dort Versuche von Linksregierungen, auch in Westeuropa. Ja, und ich würde jetzt ganz kurz nochmal so zu dem Ausblick vielleicht kommen. Womit beschäftigen wir uns denn jetzt eigentlich als Gewerkschaften? Also im Moment findet gerade eine Kampagne statt, die letztendlich auch die Folge noch von dem ist, was in den Jahren vorher passiert ist. Tarifbindung ist massiv zurückgegangen. Wir hatten 1995 noch eine Tarifbindung in Westdeutschland von 76% und selbst im Osten von 65%. Und die liegt jetzt gerade noch bei knapp 50% und der Beschäftigten, die unter dem Schutz eines Tarifvertrags arbeiten. Nur noch ein Viertel der Betriebe gibt es einen Tarifvertrag. Das ist das, womit wir uns jetzt erstmal so ganz konkret beschäftigen. Aber das Ganze findet natürlich unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen statt. Und eine zentrale Rahmenbedingung, die dort stattfindet, sind die Veränderungen, die gerade in der Produktionsweise stattfinden. Also das, was man so allgemein so als Transformation bezeichnet. Also sprich die Frage von Digitalisierung, Dekarbonisierung, das heißt Veränderungen hin zum, also Energiewende, hin zur Verkehrswende, halt Immobilität spielt eine zentrale Rolle, aber auch die Frage von Internationalisierung von Produktions- und Wertschöpfungsketten. Jetzt kann man, gibt zwar jetzt auch wieder so einen Schritt zurück vor dem Hintergrund sowohl der Corona-Krise als auch der aktuellen Krisen und Kriege, die gerade stattfinden, dass man sich halt von bestimmten Bereichen eben nicht abhängig machen möchte, beziehungsweise wenn man die gegen die gerade Krieg führt oder einen Wirtschaftskrieg führt, ist es halt blöd, wenn man nicht auf deren Rohstoffe zugreifen kann. Und das führt dann, und im Rahmen dieser Transformation entstehen einfach ganz neue Industrien auch. Das heißt, das, was vorher die zentralen Industrien waren, also hier in Deutschland, also mit vor allen Dingen Automobilindustrie, Stahlindustrie, verlieren gerade massiv an Bedeutung. Und auf der Weltebene ist es vor allen Dingen, wenn man sich die höchst dotierten, börsenorientierten Unternehmen anschaut, das ist halt nicht mehr Daimler. Klar sind die zwar in den DAX-Unternehmen drin oder Bosch, sondern das ist, sind vor allem Google, Facebook, das sind die höchst dotierten. Ja, Microsoft und so weiter, wo, also sprich, die Digitalkonzerne übernehmen immer mehr eine dominierende Rolle. Ne? Und in dem Moment, wo diese Betriebe eine Erhöhe, oder diese Industrien eine zentrale Rolle übernehmen und neue, ja, letztendlich mit Daten auch plötzlich ganz neue Waren entstehen, entstehen natürlich auch neue Märkte. Und wenn neue Märkte da sind, werden diese Märkte natürlich auch umkämpft, weil die alten Märkte waren ja mehr oder weniger aufgeteilt. Die neuen Märkte, um diese finden jetzt gerade Kämpfe statt. Die Konsequenz für die in der Bundesrepublik beheimateten Großkonzerne ist ja, ob das jetzt Conti ist, ob das jetzt Daimler ist oder Bosch oder wer auch immer, verändern sich. Das heißt, sie ziehen die Schlussfolgerung draus, sie verändern sich. Also aus dem klassischen Automobilzulieferer wie Conti wird immer mehr auch ein Digitalkonzern. Gleiches gilt für Daimler. Ne? Die bauen ja inzwischen nicht nur Autos, sondern sie bauen im Prinzip fahrende Computer. Und das führt dann eben dazu, dass natürlich auch Konkurrenzen entstehen. Ne? Und es erklärt auch ein Stück weit die aktuellen Kriege. Ne? Also bei dem Golfkrieg sind wir da seinerzeit auf die Straße gegangen unter dem Motto, kein Blut für Öl. Ne? Bei dem aktuellen Ukraine-Krieg könnte man auf die Straße gehen, kein Blut für seltene Erden oder für Silizium, um es mal zynisch zu sagen. Weil das spielt natürlich da eine zentrale Rolle, neben den geostrategischen Interessen und die Konsequenzen. Also auch gerade für Gewerkschaften oder auch für Belegschaften ist ja in dem Moment, wo diese Veränderungen in der Produktion stattfinden, heißt es natürlich auch, dass bestimmte Teile der Arbeiterklasse, so wie sie im Moment existieren oder vor 10 Jahren noch existiert haben, eine immer geringere Rolle spielen. Also der klassische Facharbeiter spielt inzwischen eine deutlich kleinere Rolle. Gleichzeitig nehmen Ingenieure zu oder aber auch Hilfsarbeiten nehmen zentral zu. Das heißt, was früher mal, wenn man sich das wie ein Apfel vorstellt, wenn man sich so eine Belegschaft anschaut, wo dann oben die Ingenieure sitzen, in der Mitte eben der dicke Bauch, die Facharbeiter und unten dann noch Angelernten, ist das eher, wird sich das eher hin zu einer konkaven Röhre entwickeln. Das heißt, es gibt sehr viele Ingenieure, weniger Facharbeiter und viele Hilfsarbeiter. Wo sind wir als Gewerkschaften stark? Wo sind unsere stärksten Bataillone, die Arbeitskämpfe führen, auch in welchen Industriebereichen, also vor allen Dingen im Bereich der Metall, vor allen Dingen Stahlindustrie, Elektro- und M&E. Dort verlieren wir, wenn es dumm läuft, große Teile unserer stärksten Bataillone. Also man muss sich ja nur die Zahlen angucken. Also ob jetzt Conti Stellen abbauen will, ob Daimler Stellen abbauen will und Real auch immer wieder Stellen abgebaut werden. Also im Prinzip ist es, jetzt irgendwelche Zahlen zu referieren, macht an der Stelle überhaupt gar keinen Sinn, weil die Konzerne im Prinzip jedes halbe Jahr oder jedes Jahr mit einer neuen Kennziffer durch die Gegend laufen, so und so viele Leute sollen jetzt entlassen werden. Das wechselt, dann schaut man erstmal Standort X, Standort Y, ja. Wo rückt sich Widerstand, wo rückt sich weniger Widerstand, dann wird da dicht gemacht oder Da wird gerade, ist der Widerstand gerade ein bisschen stark, dann gehen wir woanders hin, dann ändern wir nochmal die Zahlen, was ja eh alle 2 Jahre da einen neuen Manager setzen, der dann sowieso mit einem neuen Konzept, Sanierungskonzept um die Ecke kommen muss. Ja, und das macht das halt gerade alles nicht sehr einfach, ne? Ja. Und das findet gerade unter den Bedingungen statt, jetzt unter Krieg, Krise und Inflation, also spätestens halt mit dem Krieg in der Ukraine, ne? Führt eben dazu, dass man eben auch ein Geschäftsmodell, was viele Jahre sehr gut funktioniert hat, nämlich auch billige Rohstoffe aus der ehemaligen Sowjetunion, in dem Fall aus Russland zu bekommen, also gerade Energie, die günstig war, was wichtig war, also wodurch auch die deutsche Wirtschaft natürlich auch einen entsprechenden Vorteil hatte. Das verspielt man gerade. Ne? Ja, das Konzept der auch günstigen Energie war ja ein großes Erfolgskonzept von mehr als einer Bundesregierung. Das Wegfallen jetzt davon kennzeichnet sich heute, wird gar kein Hehl draus gemacht, Krupp. Krupp will seine Metall-, seine Stahlproduktion halbieren, weil der Import von asiatischem Stahl viel günstiger ist, als den selbst zu produzieren. Das ist eine ganz rationale Konsequenz daraus, wenn die Energiekosten steigen, wenn Nord Stream 2 eben kein günstiges Gas mehr beliefert. Das kann man gut, das kann man schlecht finden, aber erstmal ist es eine rationale Kette an Zusammenhängen. Ich würde dann vielleicht an der Stelle nochmal auf die Rolle, also haben wir jetzt einmal darüber gesprochen, ja, welche Rolle spielt dabei, welche Folgen hat das einmal für das Kapital, zum anderen welche Rolle, ja, Rolle hat das letztendlich für die Arbeiterklasse, aber auch die Aufgabe des Staats verändert sich. Wir haben ja über Neoliberalismus gesprochen und ich glaube, dass wir im Moment wieder hinkommen zu einer Renaissance des Stammokap. Klar wird auf der ideologischen Ebene immer noch der Neoliberalismus sehr hochgehalten, aber gleichzeitig findet man immer wieder den Abruf von staatlichen Investitionen, was vorher nur vor allen Dingen von Gewerkschaften gefordert ist oder von der politischen Linken, ist ja inzwischen was, was inzwischen auch von den ganzen Kapitalverbänden eingefordert wird. Also da ist die Rede einmal von 600 Milliarden Investitionen in die Zukunft, dann mal von 400 Milliarden. Genau, und natürlich, man braucht das ja. Also der Staat hat natürlich die Funktion, da geht es ja nicht nur darum, das Militär aufzurüsten, also sprich, also das 2%-Ziel einzuhalten, zum anderen das Sondervermögen für die Rüstung zu schaffen, sondern es geht natürlich auch darum, eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, sowohl eben eine digitale Infrastruktur, weil man die braucht. Also ich meine, ich kann keine E-Autos verkaufen, wenn die entsprechende Infrastruktur nicht zur Verfügung steht. Ich kann kein ein Konzern oder irgendein Betrieb im Hinterland, der Richtung Industrie 4.0 geht, wo eben das Internet beschissen ist, der kann dort kein 4.0-Industrie aufbauen, aber auch eine Produktion just in time funktioniert nicht dann, wenn dort eben kein schnelles Internet vorhanden ist. Und solche Dinge spielen dann eine zentrale Rolle an der Stelle. Und das Ganze ist natürlich auch, um das zu finanzieren, ist halt mit einer massiven Umverteilung verbunden. Also auf der einen Seite durch Inflation massive Reallohnverluste. Gleichzeitig schaut man sich die Gewinne der großen DAX-Unternehmen an, auch in Deutschland. Trotz ihren ganzen Probleme, die sie haben, Umsatzeinbußen, gehen die Gewinne trotzdem hoch. Ne? Und wenn man sich dann eben mal diese Frage der Aufrüstung anguckt, ne? Also das ist ja erstmal als Sondervermögen gedacht, diese 200 Milliarden. Das Punkt ist aber, ab 2027 müssen die eben aus Haushaltsmitteln bezahlt werden. Und das bedeutet 20 Milliarden mehr. Ab 2031 sieht vor, dass dann eine Tilgung stattfindet, und zwar von einem 200 Milliarden Kredit. Wer bezahlt das? Wo kommt das Geld her? Das wurde uns ja auch schon recht reiner Wein eingeschenkt, denn man kann nicht Kanonen und Butter gleichzeitig haben. Das wurde ja bei einem dieser Talkshow-Sendungen schon ganz klar auch formuliert. Ich glaube, von einem IFO-Vorstand, der vermittelt hat, bei zunehmender Rüstung muss natürlich an der anderen Seite der Waagschale einbußen, sprich die gesamte Sozialpolitik muss da enger geschnürt werden. Und hier die Woche habe ich noch gelesen, jeder fünfte Rentner lebt unter Armut in dem G7-Land. Ja, und das wäre nur eins von vielen zu nennenden Sozialproblemen, die dieses Land trägt, bei gleichzeitiger Kapitalakkumulation in den nicht nur DAX-Unternehmen, aber vor allem da. Und ja, das gleiche IFO-Institut hat ja jetzt auch in der vergangenen Woche dann nochmal eine neue Studie rausgebracht, was die Rente mit 69, die Abschaffung der Rente mit 73, also die es ja sowieso längst nicht mehr gibt, also die, sprich die abschlagsfrei in Rente gehen nach 45 Beitragsjahren, was ja auch nur eine ganz bestimmte Alterskohorte betroffen hat, wenn man das abschafft, wenn man gleichzeitig noch Kürzungen für Steuerfreibeträge für Ehepaare und so weiter einführt, würde das so dazu führen, dass der sogenannte Fachkräftemangel behoben wird. Mhm. Also man, die rechnen davon über 1 Million Vollzeitäquivalenten. Schosch, möchtest du noch was zum Abschluss? Ja, das ist gut, mache ich, aber ist meine Privatmeinung. Gewerkschaften, wie wir sie kannten, wird es vielleicht in der Form nicht mehr geben, sondern vielleicht was anderes. Vielleicht kann man das andere auch Gewerkschaften nennen, weiß ich nicht. Sollen sich die Hauptamtlichen drum kümmern. Die bisherigen Gewerkschaften sind Produkte, sagte ich am Anfang, des Kapitalismus, des Industriekapitalismus. Wir hatten vorher den Handelskapitalismus zwischen 1500 und ungefähr 1780. Wir haben ab 1780 den Industriekapitalismus. Dieser Industriekapitalismus in der damaligen Form, wie er entstanden ist, stützte sich auf fossile Energien und zweitens die Ausbeutung lebendiger Arbeitskraft. Das ist der Kapitalismus 1.0. Dieser Kapitalismus 1.0 endet gerade gegenwärtig. Nicht der Kapitalismus endet, aber der Kapitalismus 1.0 endet. Innerhalb dieses Kapitalismus 1.0 gab es immer Gegenbewegungen gegen die Zumutungen dieses Kapitalismus 1.0. Die zentrierten sich um die Arbeiterklasse. Das war im Kern der Gegenbewegungen gegen die Zumutungen des Kapitalismus 1.0 war der Arbeiterbewegungskapitalismus. Der Arbeiterbewegungssozialismus. Und zu diesem Arbeiterbewegungssozialismus im ganz allgemeinen Sinn gehören auch die Gewerkschaften. Das ist die Vergangenheit. Jetzt haben wir die Gegenwart. Und nach der Gegenwart kommt der Kapitalismus 2.0. Der fängt nun gerade an. Der wird sich in geringerem Maße als bisher auf fossile Energien stützen. Seine stoffliche Basis können die nicht mehr ausschließlich sein. Er wird sich mehr stützen auf erneuerbare Energien und auf Atomkraft. So sieht es zurzeit aus. Zweitens werden Automatisierung und Digitalisierung immer mehr den Einsatz lebendiger Arbeitskraft verringern. Ich sage nicht ersetzen, sie aber verringern. Verringern. Jetzt war aber die Ersetzung menschlicher Arbeitskraft seit 1780, also mit der Entstehung des Kapitalismus 1.0, schon ein Wesensmerkmal auch des Kapitalismus 1.0. Die Arbeitskraft, die typische Arbeitskraft des Kapitalismus 1.0 war die männliche, stark auf Muskelkraft gestützte Arbeitskraft, die männliche. Frauen haben auch in Fabriken gearbeitet, haben in Bergwerken gearbeitet, aber ihre Arbeitskraft wurde geringer bewertet, weil man annahm, sie tragen zur unmittelbaren Mehrwerterzeugung weniger bei als die Männer. Dafür haben sie auch andere Arbeitsleistungen erbracht, die aber in die Mehrwertberechnung gar nicht eingingen. Hausarbeit zum Beispiel. Das hatten wir durchgehend. Und wir haben aber, darauf beruht ja auch die Möglichkeit der Senkung der täglichen Arbeitszeit von ursprünglich 16 Stunden auf jetzt möglicherweise 35 Stunden, haben wir doch eine Möglichkeit der Ersetzung von körperlicher Arbeit. Und jetzt setzt eine neue Bewegung ein, die noch nicht typisch ist für den Kapitalismus 1.0, aber typisch werden wird für den Kapitalismus 2.0, nämlich jetzt auch die Ersetzung geistiger Arbeit durch Maschinen, durch Digitalisierung, durch KI, durch ChatGPT. Marx hat das vorhergesehen durch den Begriff und hat geprägt dafür den Begriff des General Intellect in seinen Grundrissen. Das heißt, dass die Menschen Wissen, Kenntnisse, Fertigkeiten, Intellektuelle anhäufen, die irgendwo gespeichert werden und abrufbar sind. Kostenlos, Wikipedia zum Beispiel. Das bedeutet, dass menschliche Arbeitskraft natürlich dann auch nicht ersetzt wird, aber in hohem Maße ergänzt wird und gemindert wird durch künstliche künstliche Leistung, bis hin zu einem Punkt, die schon der Philosoph Günther Anders, den man vielleicht jetzt mal wieder lesen sollte, als die Antiquiertheit des Menschen bezeichnet hat, in doppeltem Sinne. Einmal die Auslöschbarkeit des Menschen durch Atomkraft und zweitens die Ersetzung des Menschen durch Transhumanismus, das unter Umständen von Menschen geschaffene Intelligenz auch menschliche Entscheidungen ersetzen. Dann hören die Menschen in der bisherigen Form, werden sie weiter vegetieren. Der große Kampf wird aber sein, können sie noch über sich selbst bestimmen oder wird die Fremdbestimmung noch größer sein als im Kapitalismus 1.0. Da war sie ja nun gerade auch schon groß genug. Das sind, glaube ich, die großen Herausforderungen. Dazu gehört übrigens auch, dass im Kapitalismus 2.0 die Geschlechterbinarität weiter besteht schon deshalb, weil es tatsächlich nur ein Geschlecht gibt, das ein Gebärvermögen hat, die Frauen, das aber im Produktionsprozess dann der Unterschied zwischen Männern und Frauen eine immer geringere Bedeutung hat. Das erklärt Genderdiskurs und andere Dinge der Gegenwart. Denkbar ist ein neuer Kapitalismus, der vielleicht sogar Ressourcen mehr schont als der Kapitalismus 1.0. Und dass vielleicht in diesem Kapitalismus auch das Patriarchat eine andere Form annimmt, vielleicht sogar erlischt, weiß ich nicht. Aber auch im Kapitalismus 2.0 werden bleiben Profitmaximierung, periodisch auftretende Überakkumulation, Krisen und Kriege, und zwar die ständig bleibende Gefahr der Selbstauslöschung der Menschen. Und dann ist natürlich die Frage, wo die Gegenkräfte sind. Und es wird dann bestimmt, wenn es um die Organisation des Gegenkräfte geht, bestimmt auch Gewerkschaften brauchen. Ich weiß nicht, wie sie aussehen werden. Es wird der Arbeiterbewegungssozialismus vielleicht, hoffentlich, ein Teil dieser Gegenkräfte sein, aber er wird nicht mehr seine bisherige zentrale Rolle haben. Ob das gut oder schlecht ist, das sollen zukünftige Philosophen entscheiden. Gut, vielen Dank euch drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt und zum großen Input eingetragen habt in die Diskussion. Genau, das war dann unser Beitrag zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Ja, ich bedanke mich. Nächstes Mal bringst du bitte die Ann-Sophie wieder mit. Sonst nächstes Mal kommst du ohne mich. Sonst, das will ich auch nicht. Tschüss. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig, für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.